Willkommen zur Diskussion Antisemitismus, Verhetzung der Altkriegstag. Mein Name ist Karin Stanger, ich bin bei den Grünen Alternativen Studierenden auf der UH Uni Wien im Vorsitzteam. Und weil es gerade so schön dazu passt, erzähle ich euch auch noch, dass ich gerade in der Senatsarbeitsgruppe zur Einrichtung eines islamisch-theologischen Studiums bin an der Uni Wien. Vielleicht passt es dann mal dazu. Genau, das ist die erste Veranstaltung im Rahmen von dem Bündnis gegen den Al-Quds-Tag in Wien. Es wird eine weitere geben am Dienstag, den 28. Juni in der Lindengasse 40. Da wird es sich hauptsächlich um das iranische Regime drehen. Am Samstag, den 2. Juli, findet dann die Kundgebung gegen den Al-Quds-Tag in Wien statt, im 1. Bezirk. Wir möchten euch auch ganz herzlich dazu einladen. Nähere Infos gibt es dann online. Ja, am Podium, wie ihr seht, bin ich nicht alleine hier. Ich möchte als erstes Simone Hartmann vorstellen. Executive Director of the Middle East Democracy Alliance, MIDEA, Mitherausgeberin der Sammelbände Der Iran, Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer und Iran im Weltsystem, Bündnis des Regimes und Perspektiven der Freiheitsbewegung. Genau. Dann ganz rechts, Albert Steinhauser ist Nationalabgeordneter der Grünen. Nationalrat, nicht Nationalabgeordneter. Darauf lege ich Wert. Noch nicht. Dieses kleine Rad macht den Unterschied. In der Geschichte. Und Justizsprecher der Fraktion, ja. Das stimmt. Und Andreas Beham neben mir arbeitet im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und genau, hat die Forschungsschwerpunkte Antisemitismus, Rechtsextremismus und Islamismus. Genau. Zu Beginn starten wir mit ein paar längeren Statements, die sich allgemein um den Al-Quds-Tag drehen, und dann beschäftigen wir uns länger mit ein bisschen der Handlungsperspektive und dann einer längeren Diskussion untereinander. Und natürlich sind später auch Fragen des Publikums sehr erwünscht. Passt gut auf, überlegt sich was. Okay, die erste Frage wird gleich noch an die Simone gehen, dass du uns einfach erzählst, worin besteht der Al-Quds-Tag, worin besteht die Gefahr des Al-Quds-Tags, welche Gruppierungen sind dabei, welche Verbindungen gibt es? Danke, und ich möchte euch auch alle nochmal herzlich begrüßen und möchte auch denjenigen, den Organisatoren dieser Veranstaltungsreihe und der Kundgebung nochmal herzlich danken dafür, diese Veranstaltung heute organisiert zu haben. Ich werde ein bisschen etwas erzählen über die Hintergründe des Al-Quds-Tags und gleichzeitig auch auf den Antisemitismus des iranischen Regimes eingehen und möchte dann abschließend auch etwas konkreter auf die Ereignisse während des Al-Quds-Tages, also beziehungsweise der Al-Quds-Demonstrationen in Wien eingehen. Kurz nach der islamischen Revolution im Iran hat der religiöse Führer Ayatollah Khomeini 1979 den sogenannten Al-Quds-Tag eingeführt. Al-Quds steht dabei für Jerusalem. Der Al-Quds-Tag wurde eben als globaler Kampftag eingeführt, an dem weltweit für die Vernichtung Israels mobilisiert werden soll. Der sogenannte Tag zur Befreiung Jerusalems von der zionistischen Besatzung soll jährlich unter der Parole Magba Israel, Tod Israel, am Ende des Ramadan abgehalten werden. Und seither finden dann eben auch diese Demonstrationen statt, auf denen die Ideologie des iranischen Regimes propagiert wird und zum Kampf gegen Israel aufgerufen wird. Diese Demonstrationen finden aber eben nicht nur in Teheran statt, sondern weltweit, seit mindestens 2004 eben auch hier in Wien. Das antisemitische Denken, wie es auch etwa in Verschwörungstheorien zum Ausdruck kommt, sowie die Vernichtungswünsche gegenüber Israel und die Leugnung bzw. Relativierung der Shoah sind seit der Gründung der Islamischen Republik Wesenselemente des iranischen Regimes. Und propagiert wird dieses Denken auch entgegen anderslautender Gerüchte westlicher Medien oder auch Politiker, gleichermaßen von Konservativen und den sogenannten Hardlinern, ebenso wie von den im Westen als Pragmatiker, Moderate oder wahlweise Reformer gehandelten Mullahs. Da gibt es keine Unterschiede. Der Antisemitismus des iranischen Regimes wird auch immer wieder offen zur Schau getragen und ich möchte ein paar kurze Beispiele dazu geben. 2012 hat etwa Ali Khamenei, der oberste geistliche Führer des Regimes, Israel als, ich zitiere, Krebsgeschwür, das herausgeschnitten werden muss und herausgeschnitten werden wird, bezeichnet. Und ausgerechnet am 9. November 2014 führte Khamenei in 9 Punkten aus, auf welche Weise Israel eliminiert werden müsse. 9. November, Tag des Novemberpogroms, nur für diejenigen, die das nicht im Kopf haben. Ich meine nicht den Fall der Mauer. Was zum Beispiel, was er meint damit, ja, mit diesen 9 Punkten, ist unter anderem die Bewaffnung der Westbank nach dem Vorbild des Gazastreifens, das heißt im Prinzip die Hamas in der Westbank. Auch für den als moderat gehandelten iranischen Präsidenten Rouhani ist Israel, wie für alle anderen Vertreter des iranischen Regimes, ich zitiere, eine alte Wunde im Körper des Islam oder wahlweise ein elendes Land. Und da ist ein Zitat von 2014, also ein Jahr nach seiner Wahl, auch ein eiternder Tumor. Rouhani nahm 2013 bis 2015 ebenso wie seine Vorgänger die jährliche Militärparade ab, bei der auf Transparenten vor den stolz präsentierten Shabab-Raketen die unmissverständliche Forderung prangte, Israel müsse aufhören zu existieren. Rouhani hat ebenso wie seine Vorgänger auch am Al-Quds-Tag in Teheran teilgenommen. Zuletzt hatte sein Verteidigungsministerium im März diesen Jahres Mittelstreckenraketen getestet mit der hebräischen und persischen Aufschrift »Israel muss ausgelöscht werden«. Und gleichzeitig ist ja bekannt, dass das iranische Regime sich damit brüstet, den Terror gegen Israel zu unterstützen und zu finanzieren, der Terror von Seiten der Hamas, Hisbollah oder auch des islamischen Dschihads. Große Bedeutung bei der Verbreitung der antisemitischen Propaganda kam, wie auch im arabischen Raum, den Protokollen der Weisen von Zion zu, die von staatlichen Stellen im Iran in großen Auflagen immer wieder neu herausgegeben wurden, mitunter auch mit geänderten Titeln, wie etwa die Protokolle der jüdischen Führer zur Eroberung der Welt. Auch die Leugnung bzw. Relativierung des Holocaust wird von allen Seiten des Regimes propagiert. Der als Reformer gehandelte ehemalige Präsident Khatami, übrigens auch ein vehementer Verteidiger der Todesstrafe für Homosexuelle, positionierte sich etwa auch als einer der leidenschaftlichsten Verteidiger des französischen Holocaust-Leugners Roger Gorodi und lud ihn dann nach Teheran ein. Auf der offiziellen englischsprachigen Webseite von Khamenei wird auch schon seit Jahren und bis zum heutigen Tag der Holocaust als Mythos bezeichnet. Anfang 2014 stellte Khamenei etwa die historische Realität des Holocaust abermals in Frage. Der aktuelle Präsident möchte sich diesbezüglich nicht so genau festlegen, aber er kreierte eine Art der sogenannten moderaten Holocaust-Leugnung. Auf die Frage etwa, ob die Shoah ein Mythos sei, erwiderte Rouhani im Interview mit NBC lediglich, er sei kein Historiker und könne daher zur Dimension historischer Ereignisse, wie er es nannte, nichts sagen. Das entspricht etwa der klassischen Strategie von rechtsextremen Holocaust-Leugnern, wenn sie in Ländern sprechen, in denen die Leugnung der Shoah schlicht unter Strafe steht. Wir kennen das unter anderem vom ehemaligen dritten Nationalratspräsidenten hier in Österreich. Die systematische Verharmlosung Rouhanis lieferte auch die Grundlage für die Atomverhandlungen mit dem iranischen Regime, die nun leider Gottes darin resultiert sind, das iranische Atomprogramm nicht zu beseitigen, sondern regelrecht zu institutionalisieren, da die Infrastruktur dieses Programmes nahezu intakt bleiben wird. Khamenei rief nur wenige Tage übrigens vor den Verhandlungen in Genf im Oktober 2013 abermals zur Befreiung Palästinas auf und noch während der Verhandlungen bezeichnete er Israel als illegitimes Bastardregime. Aber die Verhandlungen haben den Ayatollahs nicht nur eine Legitimität verliehen, eine Legitimität, die sie bei beträchtlichen Teilen der iranischen Bevölkerung schon längst verloren haben, sondern hat sie auch gegen Kritik immunisiert. Einen Tag zum Beispiel nach dem Genfer Abkommen wetterte Rouhani abermals gegen das künstliche Regime von Israel, einem Klassiker des Antizionismus. Und nur einen Tag, nachdem das Atomabkommen unterzeichnet wurde, wurde Ali Khamenei's 400 Seiten Buch Palestine publiziert, in dem er Israel abermals als Krebsgeschwür bezeichnete, das vernichtet werden müsse. Im September 2015, also nach dem Atomdeal, wurde dieser von Khamenei mit folgenden Worten gefeiert: Israel wird die nächsten 25 Jahre nicht mehr leben. Und auf Twitter verkündete er: Bis dahin werden wir kämpfen, heroisch unter Moral des Dschihad, um den Zionisten keinen Moment der Ruhe zu lassen. Diese Vernichtungsdrohung wurde erst Ende Mai diesen Jahres wieder einmal erneuert. Ich zitiere: Wir können Israel in weniger als 8 Minuten auslöschen, so erklärte es ein hochrangiger iranischer Militärkommandeur. Die iranische Führung stellt auch weiterhin den Holocaust in Abrede und präsentiert Holocaustleugner als Verteidiger der Meinungsfreiheit, wie etwa beispielsweise beim internationalen Holocaust-Cartoon-Wettbewerb, der am 14. Mai diesen Jahres, nicht zufällig zum Jahrestag der Gründung Israels, eröffnet wurde. Übrigens, während dieser Wettbewerb stattfand, hat sich auch eine Delegation aus Wien eingefunden unter dem Herrn Bürgermeister Häupl. Was das iranische Regime in seiner Gesamtheit von anderen islamisch geprägten Despotien unterscheidet und besonders gefährlich macht, ist die Kombination aus einer revolutionär-aktivistischen, um den Mahdi-Glauben zentrierten islamistischen Ideologie, dem staatlichen Streben nach der Technologie der Massenvernichtung und einem radikalen Antizionismus, der von ausnahmslos allen Fraktionen des Regimes geteilt wird. Die sogenannte Herrschaft der Rechtsgelehrten soll durch den islamischen Tugendterror nach innen und dem Export der islamischen Revolution seine Rückkehr vorbereiten. Das seit 1979 herrschende Regime proklamiert dabei offen seine religiös-ideologischen globalen Herrschaftsambitionen. Und so verüben etwa die iranischen Quds-Brigaden in Kooperation mit vom iranischen Regime unterstützten Terrororganisationen wie der Hisbollah weltweit blutige Terroranschläge. In Syrien ist das iranische Regime direkt verantwortlich für die Massenverbrechen des verbündeten Diktators Assad, dessen Krieg fast 500.000 Menschen das Leben kostete und weitere Millionen zur Flucht trieb. Und bis zum Eingreifen Russlands konnte sich das Assad-Regime nur durch die massive Präsenz iranischer Revolutionsgarden sowie der Hisbollah an der Macht halten. Der Terror des iranischen Regimes richtet sich aber auch gegen jene Iraner und Iranerinnen, die sich der Reglementierung ihres Lebens durch das Regime zu entziehen versuchen, egal ob sich dabei um politisch aktive Frauen, homosexuelle Gewerkschafterinnen oder religiöse Minderheiten handelt. Rouhani ist eben im Gegensatz zur öffentlichen Darstellung, die etabliert wurde, um den Atomdeal durchzusetzen, er ist eben kein sogenannter moderater Hoffnungsträger, sondern das freundliche Gesicht des Terrors. Seit Beginn seiner Präsidentschaft werden im Iran deutlich mehr Menschen hingerichtet als unter seinem Vorgänger Ahmadinejad. Im letzten Jahr gab es laut Amnesty International mindestens 977 Hinrichtungen. Das ist weltweit die höchste Zahl an Hinrichtungen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Dieser Antisemitismus der Ayatollahs entspringt ebenso wie der Hass auf homosexuelle und emanzipierte Frauen jenem antiwestlichen, antiliberalen und lustfeindlichen Furor, welcher das Regime in Teheran wesentlich kennzeichnet. In der Vernichtungsdrohung gegen Israel kulminiert jene wahnhafte, projektive Ideologie, auf deren Grundlage die Islamische Republik auch unter dem Beifall, man soll es nicht vergessen, auch unter dem Beifall vieler iranischer Linker 1979 ausgerufen wurde. Soweit ein kurzer Überblick zum Antisemitismus des Regimes. Ich möchte jetzt noch ganz kurz etwas über die, sozusagen etwas konkreter auf den Al-Quds-Marsch in Wien eingehen. Dieser wird laut auch einer parlamentarischen Anfrage vom letzten Jahr von Mitgliedern oder beziehungsweise von Vereinen organisiert, die dem iranischen Regime nahestehen, darunter etwa das Zentrum der islamischen Kultur Imam Ali, das ist sozusagen die schiitische iranische Moschee in Wien im 6. Bezirk, und andere Kulturvereine, die ebenso der iranischen Botschaft in Wien sehr nahestehen. Das sind die Organisatoren dieser jährlichen Kundgebung. Auf dieser jährlichen Kundgebung kommt es auch jedes Jahr immer wieder zu antisemitischen Vorfällen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Also zum Beispiel haben parlamentarische Anfragen ergeben, dass das Innenministerium auch schon bei früheren Quds-Märschen antisemitische Transparente registrierte, wie etwa, ich zitiere, boykottiert das Vierte Reich, Zionisten ist gleich Nazis, mit der Abbildung eines Davidsterns, der zum Hakenkreuz abgeändert wurde. Letztes Jahr, und vielleicht kannst du das hier kurz zeigen, erschien auf der Facebook-Seite des Quds-Marsch eine antisemitische Karikatur, auf der ein orthodoxer Jude von Muslimen in einer Grube ertränkt wird. Das seht ihr hier. Es gab daraufhin Anzeigen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen Verhetzung jedoch mit einer wirklich skandalösen Begründung eingestellt. Und zwar würde sich die Karikatur nicht gegen eine Personengruppe richten und auch nicht zu einer strafbaren Handlung aufrufen. Also in puncto Antisemitismus haben Sie auch hier noch etwas zu lernen. Eine Teilnehmerin des Kutzmarsches letztes Jahr, um da ein weiteres Beispiel zu geben, äußerte sie sich gegenüber dem ORF in einem Beitrag für den Heute positiv zur Vernichtung Israels. Zitat, wenn es nicht anders geht, dann ja. Das einzig Positive, das es zu berichten gibt, ist, dass letztes Jahr zumindest zum ersten Mal sowohl medial als auch von Seiten der Politik sehr deutlich artikuliert wurde, worum es sich bei der Al-Quds-Demonstration handelt. Der Kurier hatte damals zum Beispiel getitelt Antisemitismus auf offener Straße und es haben sich im letzten Jahr auch alle Wiener Rathausparteien gegen den Kutzmarsch ausgesprochen und forderten zum Teil ein Verbot dieses. Ich nehme an, das hat sich doch nicht durchgesetzt. Außerdem wird man den Eindruck nicht los, dass sich die Politik leicht tut, solange es sich um eine rein innenpolitische Auseinandersetzung dreht. Parlamentarische Anfragen etwa über die Präsenz der Hisbollah auf dem Kutzmarsch in Wien in den vergangenen Jahren blieben etwa ohne genaue Antworten, obwohl Fahnen der antisemitischen Terrororganisation Hisbollah mitgeführt wurden. Aber da handelt es sich dann eben, da würde man dann sozusagen in die Außenpolitik einsteigen und das macht der Wiener Gemeinderat bekanntlich nur, wenn es um Israel geht. Danke. Ja, wir werden dann auch noch mehr über den Verhetzungsparagraphen reden und das dann da zum Beispiel Anwendung finden. Zuerst, Andreas Behan, du, wie gesagt, forschst über Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus. Wie siehst du die Verbindungen zu Rechtsextremen, beziehungsweise wie stellt sich auch die Situation in Deutschland dar? Zu den Rechtsextremen, hier vor allen Dingen Parteien in Europa, sind die Beziehungen, wenn man so will, etwas abgekühlt in den letzten Jahren. Es gibt immer wieder aber auch hier einzelne Ausreißer. Es waren aber auch zuvor vor allen Dingen neonazistische Gruppen, die ja in der Islamischen Republik Iran einen verbündeten Staat auch lange vor Ahmadinejad und auch nach ihm gesehen haben. Auch umgekehrt hat das Mullah-Regime, man kann es schwer quantifizieren, aber doch einige Millionen wohl und tut es nach wie vor Petrodollars in neonazistische Infrastrukturaktivitäten, vor allen Dingen in einem Bereich, und das ist die Holocaustleugnung. Wie die von Seiten des Regimes betrieben wird, haben wir ja gehört. Herausragendes Beispiel auch dieser Kooperation und auch dieser Unterstützung ist die Holocaustleugnerkonferenz 2006 in Teheran. Aber sowohl die Universitäten als alle staatlichen Medien stehen neonazistischen Holocaustleugnern aus Deutschland, Australien, USA, woher auch immer, bis heute offen. Es ist aber auch, zumindest in den politisch relevanteren neonazistischen Milieus, also jenseits der doch auch immer kleiner werdenden Gruppe der Holocaustleugner und Holocaustleugnerinnen, eine Umorientierung im Gefolge auch des Rechtsextremismus hier zu verzeichnen oder zu beobachten, nämlich hin zu Russland, auch natürlich mit derselben Hoffnung, nämlich von dort Unterstützung zu bekommen, auch unter ideologischen Prämissen eben Gemeinsamkeiten und zur Gemeinsamkeit zwischen der Staatsdoktrin, der Ideologie der Islamischen Republik Iran und dem Neonazismus hat Simone schon einiges gesagt. Das ist nämlich nicht einfach nur der Feind meines Feindes ist, Entschuldigung, wie? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Freund. Genau. Wie man immer wieder so hört, ganz platt, es ist mehr. Ja, es ist ja wirklich tiefe, sozusagen weltanschauliche auch Verbundenheit, wenn man so will, Ähnlichkeit, die eben ja, den Neonazismus, aber auch den historischen Nazismus und diese Mahdi-Ideologie, also diese apokalyptische auch Wahnidee, die sich wiederum, oder jetzt auf sozusagen Deutsch österreichischer Seite eine Entsprechung hat in dem, was zum Beispiel des Nationalsozialismus als Erlösung durch Vernichtung bezeichnet worden ist. Und es gibt auch sehr viele, wie ich finde, ganz richtige Arbeiten, die auf diese apokalyptische Dimension auch im Nationalsozialismus, wie sie sich zum Beispiel äußert, in Namen wie Tausendjähriges Reich und so weiter. Also diese Gemeinsamkeit besteht nicht einfach beide, ja, sind antisemitisch, sozusagen europäische oder österreichische deutsche Neonazis und iranische Islamisten, in einer der vielen Formen, wie man antisemitisch auch sein kann. Ja. Ah, nein, es ist hier mehr. Es geht ja wirklich um eine ganz spezifische Form des Antisemitismus, die, ja, die es ernst meint. Also dieser Wahn, auch der verbunden ist mit einer eben apokalyptischen Hoffnung, eben Erlösung, sozusagen, ja, des eigenen, wem auch immer, durch Vernichtung der Juden und Jüdinnen. Also das kennzeichnet eben beide, was auch beide gemeinsam haben, zumindest jetzt historisch, Neonazis heute in der Form weniger, auch weil sie nicht die Gelegenheit haben, zum Glück. Das ist so ein Antisemitismus der Vernunft. Simone hat es angedeutet, mit diesen ganzen zahllosen, man könnte noch unzählige anhängen, sozusagen organizistischen Körpermetaphern, Karzinom, Krebs, Geschwür. Das ist so dieser kalte Antisemitismus von Auschwitz sozusagen, der ohne Emotion eben Teile vom ausschneidet und so weiter. Also und diese Verbindung auf der einen Seite, dieser Erlösungsantisemitismus, auf der anderen Seite dieser Antisemitismus der Vernunft, wie gesagt, noch einmal, wie wir es aus dem Nationalsozialismus kennen. Ja. Und ich halte das wirklich, wir können es diskutieren, nebensächlich, dass es sozusagen einmal Rasse ist und einmal Zionisten und Zionistinnen. Das ist tatsächlich nebensächlich, weil es vom Inhalt her und vor allen Dingen von der massenmörderischen oder ja tatsächlich der apokalyptischen Dynamik wirklich gleichbedeutend ist und völlig egal ist, ob Jude oder Jüdin, Zionist oder Zionistin steht. Konkret zu Al-Quds in Österreich. Merkt man hier schon, also was jetzt die Beteiligung von Neonazis betrifft, das Fehlen sogenannter autonomer Nationalisten und freier Kameradschaft, das sind die, die in Deutschland mitgehen, das auch unterstützen und dann halt so komische, ja, also Gruppen älterer nationaler Sozialisten wie der Kampfbund deutscher Sozialisten, die immer wieder auch Solidaritätserklärungen in den Iran schicken. In Österreich gab es um 2008 herum so ein kurzes Aufflackern, also rund um Sebastian Ploner und Martin Sellner von so autonomen oder pseudo-autonomen Nationalisten, die sich ganz gern in die Nähe sozusagen zu pro-iranischen Kundgebungen und auch Al-Quds bewegt haben. Es ist aber in den letzten Jahren ein bisschen abgeflaut. Was wir natürlich schon noch nach wie vor haben, ist, wenn die Reden in Teheran was hergeben, und das ist eigentlich fast jeder der Fall, wir haben ein paar Beispiele gehört, das heißt, wenn der Holocaust geleugnet wird und ähnliches, dann wird das ziemlich schnell immer 1:1 in der deutschen Übersetzung auch in einigen deutschen Nazi-Foren nach wie vor gepostet. Also sozusagen im virtuellen Raum wird der Al-Quds da durchaus auch gemeinsam begangen. Wie gesagt, in Österreich auf der Straße weniger, wenn man mal auch von heute von ein paar ehemaligen, eher so esoterischen Faschisten, die mittlerweile zum schiitischen Islam konvertiert sind und dort dann auch mit mal absieht. Danke. Ja, Albert, jetzt vor kurzem einen Rechtsextremismusbericht präsentiert. Inwieweit sind da antisemitische Vorfälle, inwieweit haben sich die gehäuft, beziehungsweise wie hängen die mit dem Al-Quds-Tag zusammen? Danke. Das Problem bei allen Statistiken, auf die wir beim Rechtsextremismusbericht zurückgreifen, ist, dass das Statistiken der Polizei sind und damit auch die Polizei letztendlich statistisch erfasst oder nicht erfasst. Und ein Problem bei rechtsextremen Straftaten generell ist, dass die Polizei einmal erkennt, dass es sich um eine rechtsextreme Straftat handelt. Noch einmal viel schwieriger ist dann, dass die Polizei erkennt, dass das möglicherweise eine antisemitische Motivation ist. Daher sind diese Zahlen immer nur die Spitze des Eisbergs. Und man kann ganz allgemein sagen, die Zahlen sind massiv gestiegen. Interessanterweise im Bereich des Antisemitismus aber nicht so stark. was im Widerspruch steht mit dem Bericht des Forum Antisemitismus, das ganz klar festgestellt hat, dass die Zahl an antisemitischen Vorfällen gestiegen ist. Man muss aber dazu sagen, der Bericht hat auch eine Schwäche, die wir kritisieren. Er erfasst im Bereich des Antisemitismus ausschließlich rechtsextreme Motivationslagen. Das heißt, er erfasst keine islamistischen Motivationslagen und damit möglicherweise eine gar nicht so kleine Gruppe an Delikten, die politisch motiviert ist, die antisemitisch ist, aber die für die Polizei nicht als politisch oder antisemitisch erkennbar ist, weil kein nationalsozialistischer rechtsextremer Hintergrund ist. Ihr könnt sich vielleicht noch erinnern, ich mag jetzt nicht den Inhalt genau wiederholen, des Friseurs, glaube ich, war Türke, der ein Hitlerbild mit einer extrem unappetitlichen antisemitischen Botschaft gepostet hat, wo dann die Polizei und die Behörden relativ hilflos waren, weil sie das sozusagen nicht zuordnen wollten, konnten als antisemitische Straftat, weil der war ja Türke und damit konnte er sich sozusagen nicht nach dem Verbotsgesetz strafbar machen. Ja. Also diese Probleme haben wir in der Realität. Vor allem, es wird die große Gruppe des islamistisch motivierten Antisemitismus statistisch ausgespart. Für uns hat im Rechtsextremismusbericht der Islamismus aber trotzdem eine große Rolle eingenommen, weil wir uns erstmals versuchen, in der Definition des Rechtsextremismus dem Problem breiter anzuwenden und über eine längere Zeit Veranstaltungen durchgeführt haben, die untersuchen sollten, ob nicht auch der Islamismus eine spezifische Form des Rechtsextremismus ist, halt mit einem anderen Interpretationsmuster als der traditionelle klassische Rechtsextremismus, den wir haben. Dankensweise hat der Andi bei vielen Diskussionen auch mitgemacht und es gibt jetzt einen recht ausführlichen Artikel, über den ich kurz sprechen möchte, der sich genau das anschaut. Ich finde das deswegen wichtig, weil daraus zwei Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Nämlich das erste ist, wenn sozusagen der Islamismus eine andere Form von Rechtsextremismus ist, dann stimmt das, was wir ohne das sagen, dass die FPÖ und die Rechtsextremen keine Gegenspieler sind, sondern dass das nur zwei Seiten einer Medaille sind, die sich sozusagen wechselseitig brauchen, aber in Wirklichkeit des gleichen Geistes Kindes sind. Und die zweite, für mich noch viel wichtigere Schlussfolgerung ist, wenn der Islamismus eine andere Spielform des Rechtsextremismus ist, dann sind Linke und Antifaschistinnen in gleicher Weise beim Islamismus gefordert wie beim Rechtsextremismus. Und das können wir auch heute diskutieren, ob das so ist und ob wir da sozusagen auch wirklich so fit agieren, wie wir beim Rechtsextremismus agieren. Aber zum Inhaltlichen. Der Andi kann man assistieren, vieles ist, wie gesagt, auch vom Andi dankenswerterweise mitentwickelt, also ich möchte das gar nicht verschweigen. Wir haben uns an der Rechtsextremismus-Definition entlang gehandelt, die das DÖF verwendet und die wir auch als Grüne und auch viele Antifaschistinnen als die an sich sinnvolle Rechtsextremismus-Definition sehen. Erster Punkt dieser Rechtsextremismus-Definition ist, die Ideologien sind eine autoritäre Rebellion gegen das herrschende System. Beim Rechtsextremismus klar gegen eine Regierung, die das gesunde Volksempfinden nicht exekutieren will. Ja, klar. Beim Islamismus ist es sozusagen der Westen, die westliche Lebensweise. Und jetzt kommt wieder die Klammer, es ist immer eine autoritäre Rebellion, weil beide wollen nicht Demokratie und Befreiung, sondern beide wollen eine Form von Diktatur und Unterdrückung, die sozusagen dann diesem gesunden Volksempfinden oder der Religion zum Durchbruch hilft. Erste Parallele. Der zweite Punkt, Verschwörungstheorien und Bedrohungsszenarien. Wir kennen es bei der FPÖ ohne dies dort. Blühen Verschwörungstheorien, aber im Mittelpunkt steht immer sozusagen die Verschwörung, es wäre das Volk bedroht, es wäre die Religion bedroht und daraus dann abgeleitet eine aufgeregte Dauermobilisierung, die sozusagen nichts anderes sagt, als wir sind dadurch legitimiert, weil wir müssen die Religion, wir müssen das Volk retten und wer Religion und Volk vor einem Untergangsszenario retten muss, der darf dann im Extremfall natürlich sozusagen bis zum Gewalttätigsten gehen. Wieder eine Parallele. Die dritte Parallele, die sich auch bei beiden findet, ist die ständige Opferrolle, die dann politisch instrumentalisiert wird. Wir kennen es von den Rechtsextremen, von der FPÖ, von Lügenpresse angefangen bis wiederum andere Verschwörungstheorien. Aber wir finden, dass die Instrumentalisierung von der Opferrolle auch im Islamismus Dort ist es sozusagen die erlebte Diskriminierung aufgrund der religiösen Zugehörigkeit, die durchaus in der Realität auch einen Ansatzpunkt hat, die sozusagen nicht nur herbeigeredet ist, aber die dann wiederum vom Extremisten, vom Fundamentalisten instrumentalisiert wird für die Rekrutierung. Also wenn man von der Rekrutierung der IS ausgeht, dann ist sozusagen die erfahrene Diskriminierung in unserer Gesellschaft ein wesentliches Element, warum man sagt, schließt euch an. Wieder eine Parallele. Der vierte Punkt ist reaktionäres Gesellschaftsbild, Homophobie, autoritäre Erziehung, die Dekadenz des Liberalismus, das findet man bei beiden Ideologien ziemlich ident. Dann natürlich ein ganz wesentlicher Punkt ist die Rolle der Frau in den Ideologien. Also jeweils der Rechtsextremismus als der Islamismus sieht sich in der Rolle des Mannes bedroht und bietet sich als letzter Zufluchtsort für die bedrohte Männlichkeit an. Also hier kann der Mann noch ein Mann sein, ist die Botschaft, der schließt sich dem Islamismus, schließt sich sozusagen rechtsextremen Gruppen an. Dann natürlich hier schon dargelegter Antisemitismus als Klammer, der auch bei beiden vorkommt. Und auch ein wesentliches Element, das beide verbindet, ist die strenge Hierarchisierung mit Führungsfiguren an der Spitze. Das sind einmal sozusagen religiöse Führer und das andere mal politische Führer. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Natürlich ist es nicht das Gleiche, das ist ganz klar. Es gibt ganz andere historische Bezugspunkte. Einmal ist es die Überhöhung der Religion, das andere Mal ist es die Überhöhung der Volksgemeinschaft oder überheblich schon fast ein bisschen, wie soll ich sagen, verharmlosend. Quasi die Legitimation von allem und jedem durch die Volksgemeinschaft. Aber es sind sehr ähnliche Parameter. Daher kommen wir zum Schluss, dass man im Rahmen des Rechtsextremismus den Islamismus mitbehandeln muss, wenn er auch nicht ident ist. Sind diese Ideologien zumindest verwandt und in ihrem Totalitätsanspruch sozusagen auch gleichermaßen gefährlich. Und wenn man sich anschaut, wo immer Islamisten an die Macht gekommen sind, die ersten, die verfolgt worden sind, waren Linke, Feministinnen, Ökoaktivistinnen, Menschenrechtsgruppen. Es waren immer Linke und Progressive, die Rechtsextreme und Islamisten gleichermaßen angreifen. Und insofern, und das werden wir vielleicht heute auch diskutieren, aber ich finde, der Al-Quds-Tag oder der Protest gegen den Al-Quds-Tag ist insofern auch ein starkes Zeichen, dass es anders ist, dass die Linke auch durchaus hier sich klar positioniert. Aber ich halte es für wichtig. Allerdings sage ich auch, und das ist jetzt schon der Schlusssatz, sonst wird es zu lang, ich finde, man sollte drei Punkte berücksichtigen, wenn man als Linke sich sozusagen mit Islamismus auseinandersetzt. Ich plädiere, und ich weiß, das ist umstritten, für eine Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus. Der Islam ist eine Religion, der in seiner Ausübung die gleichen Rechte haben muss wie jede andere Religion und in seiner Ausübung zu schützen ist. Das ist das, was der Rechten schwerfällt zu akzeptieren. Die wollen alle Rechte für so eine bestimmte Religion und keine Rechte für den Islam. Ich weiß, das wird mit Sicherheit diskutiert werden, ich schaue dich an, aber das ist einmal die Grundannahme. Der zweite Punkt ist, trotzdem, auch der Islam muss Religionskritik akzeptieren, wenn man den gleichen Maßstab in der Religionskritik anlegt, wie bei der Kritik anderer Religionen. Ja, und der dritte Punkt ist, daher ist der Islamismus als politische Ideologie, das habe ich eigentlich schon dargelegt, für die Linke genauso in den Fokus zu nehmen wie alle anderen totalitären Ideologien. Und daher haben wir ganz bewusst uns entschieden, den Islamismus mit in den Rechtsextremismusbericht hineinzunehmen. Was bei der Polizei alles noch nicht der Fall ist. Was ich insofern interessant gefunden habe, weil ja die Sonntagsreden immer islamistische Bedrohung, da ist man immer relativ laut und dann bei ganz banalen Dingen wie Statistiken, wenn man abfragt, wie viele islamistisch motivierte Straftaten gibt es, dann gibt es nicht einmal eine Auskunft darüber. Aber ich glaube, wenn man ein paar Spielregeln einhält, dann kann man als Linke wichtige Kritik üben, ohne der Rechte in die Hände zu spielen. Und vor allem, was auch wichtig ist, die Rechte auf den Platz zu verweisen, wo sie hingehört, nämlich nicht als Gegenspieler des Islamismus, sondern neben dem Islamismus. Die Rolle der österreichischen Linken, beziehungsweise der Linken allgemein, habe ich mir natürlich noch aufgeschrieben vorher. Diskutieren wir aber noch Handlungsperspektiven, Al-Quds-Tag, Antisemitismus. Später möchte ich noch deine juristische Perspektive dazu hören, also quasi alles, was sich um den Verhetzungsparagrafen dreht. von Simone vielleicht ein bisschen auf institutioneller Ebene, beziehungsweise was, wie sich Parteien positionieren sollen. Und Andi, von dir, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Jugendlichen und Sensibilisierungsarbeit. Wie ist es da? Wie geht man da mit Jugendlichen um? Was muss man tun? Wo geht man hin? Wo besteht auch der Bedarf? Ja, ich bin seit den frühen 90er Jahren präventiv eben in der politischen Bildung. Es war zunächst Rechtsextremismusprävention und ist dann zunehmend sozusagen ausgeweitet worden, oder ich habe das auch ausgeweitet. Seit 2000 bemerken wir, also parallel zur Islamisierung sozusagen der Intifada, auch in den Schulklassen sozusagen eine Zunahme von, ja, vor allen Dingen anti-israelischen, aber auch antisemitischen, zumeist beides. Aber es ist wichtig, in der Diskussion mit den Jugendlichen immer sich vergegenwärtigen, dass gerade Jugendliche ganz selten, also außer dort, wo sie von klein auf islamistisch verhetzt sind, auch das gibt es, aber in den Schulen, also mir zumindest vielleicht in den 20 Jahren ein, zweimal passiert, so wie es ja auch zumindest in den Wiener Schulen am Land sieht es anders aus, wenig gefestigte Neonazis gibt mit 15, 16. So haben wir es auch hier eher, also in meiner Wahrnehmung, in einem Großteil der Fälle mit sozusagen Fragmenten zu tun, also sozusagen mit antisemitischen Fragmenten, die immer dann, wenn der Nahostkonflikt sozusagen zugespitzt wird, wenn er sich verschärft, zuletzt 2014 dann verstärkt artikuliert werden. Das sind vordergründig alle sozusagen auf Israel aufgehängt. Das verleitet manche dazu, sozusagen den Nahostkonflikt als Ursache dieses Antisemitismus zu bezeichnen. Das hielt ich für falsch. Aber wie gesagt, es ist ja sozusagen auch bei dem, was Jugendliche äußern, nicht alles antisemitisch, sondern sehr vieles ist auch, oder unter Anführungszeichen, nur anti-israelisch. Mhm. Und das wiederum wird vom Hintergrund einer wirklich grandiosen Unwissenheit über Israel. Ja? Es ist, also auch die Basics-Infos über den Konflikt werden nicht gewusst. Ja? Und in meiner Erfahrung, in der Arbeit mit den Jugendlichen, wenn man mit ihnen sozusagen versucht, diesen Konflikt zu diskutieren, es ist nicht leicht, sie machen sehr lange zu. Mir gelingt es auch nicht immer, sozusagen, wenn man überzeugen, um das geht es eh nicht, es reicht ja schon, ein bisschen Zweifel zu sehen, aber allein wenn sie hören, wie viele Muslime in Israel leben und dass Juden und Jüdinnen in Israel nicht zum Frühstück palästinensische Kinder grillen, was ich also wirklich glauben, also das sind ganz, auch 2014, wo sie sich in den, und ich habe das auch gesehen, und wir haben auch mit den Bildern leider arbeiten müssen, auf ihren Smartphones Bilder zerstückelter Babyleichen sozusagen gezeigt haben. Die nehmen die Schule. Ja, ja, also auf den Handys. Und im Glauben und sich auch empört haben, eben da, dass sozusagen die Mörder Israelis, und das heißt für sie, also Juden, Jüdinnen waren, und es war gar nicht so leicht, ihnen nachzuweisen, dass diese Bilder aus Syrien sind, ja, was sozusagen das Bild selber jetzt nicht verändert, aber ja. Mhm. Und auch, dass man ihnen so Medienpropaganda erklärt. Genau, also da geht es wirklich um ganz fehlendes Basiswissen, um fehlende Medienkompetenz, um fehlenden Einblick auch in den Konflikt. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wenn der Konflikt begonnen hat, was am Anfang war, UNO-Teilungsplan, all das ist ihnen nicht bekannt. Und leider wird es auch in den Schulen von den Lehrern und Lehrerinnen ganz, ganz selten unterrichtet. Wobei ich sagen muss, vom Hintergrund meiner Erfahrung in der Lehrerinnenfortbildung, auch schon fast 20 Jahren, bin mir nicht sicher, ob das nicht besser so ist. Ja. Angesichts ihrer Positionierung in dem Konflikt und in ihrem Israel-Hass und in ihrer anti-israelischen Position. Also wenn das alles wirklich gefestigter Antisemitismus wäre, dann könnte man sozusagen im pädagogischen einpacken. Tatsächlich ist es auch so, solange sie in den Schulen sind, aber das haben wir wieder beim anderen Problem, nämlich wie systematisch diskriminiert gerade österreichisches Bildungssystem, ja, gerade Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Es besteht eindeutiger Zusammenhang sowohl beim Neonazismus als auch beim Dschihadismus zwischen der Verweildauer in einer Bildungseinrichtung und der Anfälligkeit gegenüber diesen Gruppen, Ideen, Ideologien, mag man es gar nicht nennen, also wirklich, also Wahngebilden. Das heißt aber auch, wir haben ganz wenige sozusagen Fälle, wo es wirklich aus der Schulklasse, also aus der Klasse selbst, da gibt es in Wien ganze drei Fälle sozusagen aus der Klasse in den Dschihad. Dennoch hat man hier reagiert, vor 2,5 Jahren hat sehr viel, also sehr viel eigentlich nicht, aber zumindest sehr viel versprochen, rauskommen ist dann nicht sehr viel, aber ich mache in dieser Zeit auch dann sowas wie Dschihadismus. Prävention in der Schule, und das ist vor allen Dingen antisemitismuskritische Bildungsarbeit, weil so wie beim Neonazismus, auch beim Dschihadismus, der Antisemitismus quasi das Vorfeld darstellt. Ja. Und hier kann ich noch mit den Jugendlichen, wie gesagt, arbeiten. Also nicht jeder Antisemit ist sozusagen ein Dschihadist, oder, aber hat einmal klein, sozusagen jeder Dschihadistin, hat aber klein mit Verschwörungstheorien, mit Antisemitismus angefangen. Und an diesem Punkt haben wir sie schon noch in den Schulen. Ja? Und hier wäre es eben so wichtig, auch die Lehrerinnen zu befähigen, da richtig zu reagieren. Ja? Sich auch, und das ist sehr oft natürlich auch dabei, aber das kennt man auch vom autochtonen Rechtsextremismus, natürlich Provokation, Distinktion dabei. Man muss es halt immer in möglichst kurzer Zeit schnell einordnen. Ja? Wo ist es wirklich sozusagen Antisemitismus im Sinne gefestigter Weltanschauung, eben ideologische Verhetzung, was es, wie gesagt, auch gibt in den Familien, Internet, nur um hier das auch in den Raum zu stellen, so wie beim autochtonen Rechtsextremismus, hat auch diese Form des Rechtsextremismus, der Neosalafismus dann und in seinen gewalttätigen Formen der Dschihadismus enorm profitiert von den neuen, vor allen Dingen neuen sozialen Medien, die ja die Hauptinformationsquellen der Jugendlichen sind. Darum wäre es so wichtig, hier auch Medienkompetenz zu vermitteln. Ja, wenn ich in der Klasse reingehe und sozusagen antisemitismuskritische Bildungsarbeit mache, da ist es eben einmal ganz, ganz wichtig, ihnen auch einen Raum zu geben. Also ich spreche jetzt vor Klassen mit 90% muslimischem Migrationshintergrund oder Nicht-Migrationshintergrund, auf jeden Fall 90% sich selbst als muslimisch identifizieren. Also es ist jetzt nicht meine Zuschreibung. Und wenn ich da in die Klasse reingehe und beginne mit ihren Ressentiments, ja, mit ihrem Antisemitismus, der, wie gesagt, es gibt in Österreich keine Studien, aber in Deutschland, und die Zahlen werden ähnlich sein, auch vom Hintergrund meiner Erfahrung ungefähr doppelt so hoch ist im Vergleich zu Jugendlichen mit nicht-muslimischem Migrationshintergrund, und dann noch einmal um sozusagen ein Drittel größer als wie bei gegenüber Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Also da gibt es schon signifikante Unterschiede. Dennoch ist es wichtig, wenn man reingeht in eine Klasse, die Jugendlichen nicht alle, das ist eh auch bekannt aus anderen Formen, auch dieser Präventionsarbeit, es gilt ja auch grundsätzlich, die Jugendlichen nicht alle unter Generalverdacht zu stellen und als potenzielle Problemfälle anzusprechen. Da machen sie sofort zu. Es ist am Anfang wichtig, mit ihnen über ihre eigenen, wir haben schon gehört, der Zusammenhang ist auch in meinen Augen nicht bestreitbar, zwischen Erfahrungen von Marginalisierung, Diskriminierung, und das muss gar nicht immer reale Diskriminierung sein. Hier, und da sind wir wieder sozusagen bei der fraternalen, relativen Deprivation, also dieses Gefühl, das benachteiligt zu werden, ist ja bekanntlich umso stärker, je stärker ich mich mit einer Gruppe identifiziere. Ja. Also da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Ja. Adoleszente, und das gilt natürlich auch, oder vielleicht sogar könnte man diskutieren, verstärkt für Jugendliche mit Migrationshintergrund, lösen ihre adoleszenten Krisen eben gern auch indem sie sich eben mit solchen starken Gruppen oder Ideologien identifizieren, und dadurch aber steigt wieder sozusagen ihr Dauerbeleidigtsein, ja, ihr Gefühl sozusagen zu kurz zu kommen, weil auch in den Gruppen, diese Gruppen arbeiten ja alle mit Demütigungen, ja, sie demütigen die Gläubigen permanent, ja. Das ist ja, ein alter psychologischer Trick, um die Menschen, also die dann gedemütigt sind, dann eben zu dieser Wut zu bringen, die man ja braucht, eben um das Werk am Laufen zu halten. Also wenn ich jetzt reingehen würde und sofort also nur Ihr Ressentiment ansprechen würde, könnte ich gleich wieder gehen. Also ich beginne eben beim antimuslimischen Rassismus, bei Ihren Erfahrungen. Wir reden über die FPÖ, über der Darmstadt Islam. Und dann gibt es verschiedene Wege. Ja? Entweder kommen Sie eh schon, wenn es um FPÖ geht, geht es um Nationalsozialismus, dann geht es um Holocaust. Und im Moment, wo Holocaust kommt, kommt Israel bei Ihnen. Ja. Ganz klar. Und dann ja, erzähle ich Ihnen entweder sozusagen über den Antisemitismus der FPÖ und zeige Ihnen, wie gut es auch zusammengeht, antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus. Das ist den meisten aber relativ egal. Also, aber bei manchen, also gerade in der Oberstufe, ja, aber gerade in der Oberstufe funktioniert das zum Teil, wobei wir jetzt wieder bei der Diskriminierungsfrage sind. Ja. In den Oberstufen haben wir sozusagen ganz andere, also nicht in allen, es gibt in Wien Ausnahmen in den AS, aber in der Regel einen deutlich geringeren Anteil von Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Ja, und wenn das einmal sozusagen glaubwürdig gemacht ist, hey Leute, ich bin zwar Teil der Mehrheitsgesellschaft, aber ich kämpfe seit ich 14 bin gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen die FPÖ, und aber ich kämpfe auch gegen Dschihadismus, gegen Islamismus, das, wie wir gehört haben, ist ähnlich, ja. Und damit habe ich eigentlich, ja, du hast gute Erfolge. Es ist natürlich was auch wichtig ist, nicht nur Grundwissen, das man mitbringt und was halt meiner Meinung nach fehlt, vor allen Dingen bei den Lehrerinnen, ein Grundwissen über den Nahostkonflikt, ein Grundwissen natürlich, was ist Antisemitismus auch, was ist sozusagen islamistischer Antisemitismus, ein Grundwissen auch über den Islam. Also das so ein Basiswissen zu haben, warum, also bin ich jetzt schon beim Schluss, dieser Antisemitismus unter Anführungszeichen, also wie gesagt, das sind vor allen Dingen Fragmente, ist in den seltensten Fällen ideologisch oder religiös motiviert. Kann auch gar nicht sein, weil die Jugendlichen überhaupt, also mit denen ich zu tun habe, keine Ahnung haben von ihrer Religion. Das ist der Punkt. Ja. Das heißt, sie beziehen sich in ihren antisemitischen Äußerungen, in ihren Verschwörungstheorien, weder auf den Koran noch auf die Hadithen, die wissen einfach nicht, was da drin steht. Ja. Zumindest in den Wiener Schulen, bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ist das so. Das heißt, ihr Antisemitismus hat vor allen Dingen soziale Gründe, sozusagen das Ressentiment gegen die quasi anderen Fremden, die aber in ihren Augen besser wegkommen. Ja, das ist hier auch das angesprochen, was man als Opferkonkurrenz bezeichnet. Darf ich kurz nachfragen zu dem, was du gesagt hast? Mich würde interessieren, was sozusagen das Ziel ist, ja? Also das Ziel der Aufklärung mit diesen Jugendlichen. Geht es darum, sie in erster Linie vom Dschihadismus abzuhalten oder geht es darum, ihnen den Antisemitismus auszutreiben? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Aber das eine, wie gesagt, hängt mit dem anderen zusammen. Wenn austreiben wirst du ihnen nicht können, vor allem in der kurzen Zeit, vor allen Dingen, ich habe schon angesprochen, Internet, Familien und so weiter, arbeitest du gegen sozusagen große gegnerische Mächte, ideologische Mächte. Das heißt, du musst eh sehr bescheiden sein. Ja? Ich bin immer froh, wenn es mir quasi gelingt, so Zweifel zu sehen. Aber tatsächlich muss das Ziel sein, sozusagen den Antisemitismus, wenn schon ihnen nicht auszutreiben, aber zumindest, dass sie beginnen, ihre Positionen zu hinterfragen, ja, weil dann kommt sozusagen das zweite übergeordnete Ziel, aber für das lasse ich mich nicht einspannen, nämlich das, was Deradikalisierung bezeichnet wird. Ja. Also das ist sozusagen nur das Fahrwasser, in dem ich versuche, antisemitismuskritische Bildungsarbeit zu machen, und ich argumentiere das auch so. Wenn wir den Antisemitismus sozusagen bei den Jugendlichen, im 13-, 14-Jährigen nicht zurückdrängen, dann werden sie wahrscheinlich genau über den Antisemitismus, oder ist die Gefahr groß, dass sie genau über den Antisemitismus in dschihadistisches Fahrwasser geraten. Darum würde ich sagen, wäre es auch so wichtig. Aber jetzt noch einmal, wie gesagt, es betrifft ja auch nicht nur muslimische Jugendliche oder Jugendliche mit muslimischen Hintergründen, sondern geht quer durch. Also das Thema kommt ja eh von den verschiedensten, aus den verschiedensten Hintergründen, von den verschiedensten Jugendlichen, und ist eigentlich auch in fast allen Themen, auch fast allen Klassen, auch jenseits des Nahostkonflikts Thema. Genau, weil wir jetzt über Handlungsperspektiven geredet haben bei Jugendlichen. Simone, was müsste denn die Politik tun, beziehungsweise... Ich kann mal sagen, was sie nicht tun sollte. Genau, vielleicht. Also das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Antisemitismusbekämpfung ein bisschen was auch von einem Kampf gegen Windmühlen hat. Das Problem ist ja gerade auch in Österreich, dass die Antisemitismusbekämpfung nicht ganz ernst genommen werden kann, wenn man auf der einen Seite Sonntagsreden von Politikern hört, wenn es dann um die Bekämpfung des Antisemitismus geht oder wenn es ums Hochhalten der Erinnerung an die Shoah, den Holocaust geht, und auf der anderen Seite aber wiederum genau jene islamistischen Regimes hofiert werden, wie eben zum Beispiel das iranische, die zur Vernichtung Israels aufrufen, und gleichzeitig auch von der österreichischen Politik der einzige jüdische Staat dämonisiert wird. Also da tue ich mir ein bisschen schwer, und ich habe auch ein paar Beispiele zusammengeschrieben, wann sozusagen, was es da im letzten Jahr gegeben hat. Auf der einen Seite war ja der noch österreichische Bundespräsident Fischer mit einer großen Delegation im Iran, wo eben auch ein Treffen mit dem Holocaust-Leugner Khamenei stattgefunden hat. Das war im September 2015. Fischer wollte ja unbedingt das erste europäische Staatsoberhaupt sein, das in den Iran reist, und konnte ja nur mit Mühe und Not davon abgehalten werden, sogar schon vor der Aussetzung der Sanktionen in den Iran zu fahren. Damals waren ja die Grünen als einzige Partei gegen diese Reise. Es gab auch Kritik von Stop the Bomb und der EKG, aber ansonsten hat man mehr oder weniger stillgehalten. Es hätte ja auch einen riesen Empfang geben sollen für die Delegation des iranischen Präsidenten Rouhanis, der ja nur deswegen nicht zustande gekommen ist, weil die iranische Delegation dann schlussendlich kurzfristig diese Reise abgesagt hat. Umgekehrt, wenn es um die Kritik an Israel geht, beziehungsweise, wie ich sagen würde, um Antizionismus, da kommt auch wieder der noch Bundespräsident Fischer zum Tragen, der bei jeder auch völlig unmöglichen Gelegenheit nicht auslässt, Israel zu kritisieren, unter anderem bei Empfängen der diplomatischen Korps in Wien, wo es immer wieder darum geht, Israel an den Pranger zu stellen. Fischer ist auch derjenige, der immer wieder betont, dass nicht jede Kritik an Israel Antisemitismus ist. Und zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, im Zusammenhang mit dem Bericht des Forums gegen Antisemitismus, die Zunahme von gemeldeten Fällen mit einer wachsenden Sensibilität erklärt hat. Also nicht, dass es tatsächlich zu einer empirischen Zunahme gekommen ist, sondern man hat halt ein bisschen sensibler darauf reagiert als in den Jahren zuvor. Ich glaube, das, was erst vor kurzem losgetreten wurde, oder war der Besuch des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl im Iran. Das ist natürlich auch ganz interessant vor dem Hintergrund, dass ja der Wiener Gemeinderat noch im Jänner 2015 die Wiener Erklärung zur Bekämpfung des Antisemitismus verabschiedet hat, die sich ja explizit, ich zitiere, gegen jede Form des Antisemitismus richtet. Also sozusagen der Vorsitzende dieses Wiener Gemeinderates, der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Häupl, ist im Mai 2016 trotzdem in den Iran gefahren, während gleichzeitig, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Veranstaltung zur Holocaustleugnung stattgefunden hat, und hat sich dort mit ranghohen Regimevertretern wie zum Beispiel dem Teheraner Bürgermeister getroffen. Dieser Teheraner Bürgermeister wird unter anderem von Menschenrechtsaktivisten beschuldigt, als Kommandant der Revolutionswächter an massiven Menschenrechtsverletzungen und der Niederschlagung von Studierendenprotesten beteiligt gewesen zu sein. Ebenso der Organisator der staatlich geförderten Ausstellung zur Holocaustleugnung, ein gewisser Tabat Apay, der wiederum stellvertretender Kunst- und Kunstdirektor im Teheraner Bürgermeisteramt ist. Ich frage mich, es ist nicht klar, ob man sich dann dort getroffen hat oder nicht, aber wenn der Herr Bürgermeister Häupl in antifaschistischen Sonntagsreden das nie wieder beschwört, will er damit offenbar nur mit den antisemitischen Ayatollahs ins Geschäft kommen. Es wurde ja bei diesem Zusammentreffen auch berichtet, dass es eine Absichtserklärung zur Kooperation bei öffentlichen Dienstleistungen zwischen Wien und Teheran kommen soll. Und auch Häupl hat sich für eine vermehrte Bankenkooperation ausgesprochen, trotz der Terrorfinanzierung der Iraner und der Gefahren der Geldwäsche. Das heißt, hier kommt es einfach wieder zu diesem Doppelspiel, dass man eben auf der einen Seite irgendwelche, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, Sonntagsreden beschwört und auf der anderen Seite den iranischen Antisemiten den Hof macht. Ich denke mir, wenn ich jetzt irgendwie ein muslimischer Jugendlicher wäre, würde ich mir denken, warum werde ich jetzt so in den Fokus gesetzt, wo irgendwie sozusagen die Creme de la Creme der österreichischen Politik ja genau dasselbe tut. Also deswegen habe ich, glaube ich, dass dieses Konzept Probleme mit sich bringt. Und ich freue mich sehr, auch, dass ihr da sozusagen, und du insbesondere und auch ein paar andere Abgeordnete, dass ihr da sozusagen Vorreiter seid, auch in Europa, auch was die Linke betrifft. Weil ich glaube auch, man kann das in dem Zusammenhang nicht von der Linken sprechen. Leider Gottes ist es in Europa so, dass die europäische Linke insgesamt ja sich nicht gerade irgendwie durch den Kampf gegen Islamismus auszeichnet, sondern ganz im Gegenteil versucht, den Islamismus als solchen zu verharmlosen. Wie gesagt, ihr seid da eine lobende Ausnahme, aber wenn man sich zum Beispiel die Grünen in anderen Ländern ausschaut, die treten eher als Avantgarde des Antizionismus aus, wie zum Beispiel in England. Das muss man halt auch sagen. Und insgesamt, also in Europa hat sich leider Gottes das Appeasement gegenüber dem politischen Islam durchgesetzt. Ob man jetzt irgendwie nach Deutschland schaut, wo der deutsche Außenminister Steinmeier den iranischen Außenminister zum Fastenbrechen eingeladen hat, oder wo zum Beispiel in Rom dann nackte Statuen in Museen verhüllt wurden, während Rouhani auf Besuch war, was zumindest einen Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Umgekehrt, in Paris wurde dann das Staatsdiner mit Rouhani abgesagt, weil die Franzosen darauf beharrt haben, dass es Rotwein gibt. In Österreich hätte man sich bei dem schlussendlich abgesagten Rouhani-Besuch darauf geeinigt, dass man statt Wein Fruchtsaft serviert. Also hier auch nochmal diese innereuropäischen Unterschiede. Ich möchte auch noch etwas kurz sagen, dem, was du vorhin angesprochen hast, Islam und Islamismus. Ich halte es auch für notwendig, vor allem analytisch, eine Unterscheidung zu treffen. Aber man sollte ja nicht so tun, wie es leider oft der Fall ist, dass der Islamismus jetzt wiederum nichts mit dem Islam zu tun hat. Und das ist vor allem bei der Linken komisch, die ja das Diktum Horkheimers immer so vor sich herträgt. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Ich würde sagen, wer vom Islam nichts wissen will, soll vom Islamismus schweigen. Das wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung. Aber soweit hat sich die Linke leider in großen Teilen nach wie vor nicht durchgerungen. Soweit, zumal vielleicht noch ein anderer Punkt, den wir jetzt auch bisher nicht angesprochen haben, in dem Zusammenhang sind überhaupt die Bedeutung von islamistischen Anschlägen, wo es ja auch immer wieder zum einen unterschieden wird, zum Beispiel, ob Anschläge in Israel zum Beispiel stattfinden, die immer wieder von einem ganz anderen Hintergrund gesehen wird, oder ob es sich um Anschläge in Europa, wie zum Beispiel in Brüssel oder Paris handelt. Umgekehrt ist es so, dass wiederum islamistische Anschläge dann auch wiederum verharmlost werden, wie zuletzt leider beim schrecklichen Anschlag in Orlando, der heute, also wo zum Beispiel auf der Regenbogenparade letztes Wochenende, da wurde dann die ganze Zeit von Hate Crimes gesprochen und der islamistische Hintergrund auch des Täters völlig verschwiegen, und das halte ich für mindestens genauso problematisch, und das ist auch etwas, worüber wir vielleicht hier auch diskutieren sollten. Der juristischen Handlungsperspektive, nämlich nach dem neuen Verhetzungsparagrafen 283. Albert, ja. Wie siehst du da die Perspektive? Kann man auch was gegen zum Beispiel Akutskundgebungen tun? Eine wichtige Vorbemerkung. Ein Gesetz kann eine politische Auseinandersetzung nie ersetzen. Und ich warne immer davor, dass wir glauben, dass wir mit dem Strafgesetzbuch in der Hand mit dem Verhetzungsparagrafen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus gewinnen und dass quasi die Anzeige dann die politische Handlung ersetzt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es ein bisschen in diese Richtung geht. Es gibt große Empörung und dann zeigt man an, und das war dann die gute Tat, und damit ist politisch die Geschichte erledigt, und 4 Monate später erfährt man, die Geschichte ist eingestellt worden, und dann ist mal wieder empört. Daher finde ich, der Verhetzungsparagrafen kann nur ein Vehikel sein, um jene Fälle ins Visier zu nehmen, die eine rote Linie, die das Gesetz beschreibt, übertreten, aber sie ersetzen sozusagen die politischen Konflikte, Auseinandersetzungen und Kämpfe nicht. Und das heißt, wir müssen trotzdem weiter auf Demos gehen. Zum Beispiel, genau. Und der Verhetzungsparagraf hat auch nur einen sehr eingeschränkten Handlungsspielraum rechtlich. Er ist in seinen Grenzen sehr restriktiv und es ist eine Mischung jetzt, wenn wir solche Fälle haben, aus die Staatsanwaltschaft erkennt nicht, also bei dem einen Fall war es klar, also mit, das war jetzt dieses Karikatur, die gezeigt war, war klar, da wäre unserer Meinung nach der Verhetzungsparagraf anzuwenden gewesen. Also es ist eine Mischung aus Unvermögen bei der Staatsanwaltschaft, aber auch sozusagen das Problem, dass das, was Empörung verursacht, mitunter nicht im vollen Umfang von Verhetzungsparagrafen erfasst ist und dann die Staatsanwaltschaft, und ich will sie jetzt gar nicht übermäßig verteidigen, aber logischerweise einstellt. Ja? Und genau diese Mischung haben wir aus einer Staatsanwaltschaft, die daneben greift, die in Gatsch greift, beziehungsweise auch die Handlungsspielräume nicht hat. Der Verhetzungsparagraf hat sozusagen zwei Grundtatbestände, das Aufrufen zu Gewalt und Aufstacheln zum Hass. Ja? Das heißt, da ist der Gewaltaufruf das Immanente. Und der andere Paragraph, das ist der Absatz 2, der nimmt Beschimpfungen, die die Menschenwürde verletzen, ins Visier. Da haben wir nur das Problem, dass die Rechtsprechung, ich wäre jetzt nicht zu juristisch, aber möchte es kurz umreißen, aber sehr, sehr eng ist. Das heißt, die Menschenwürde ist dann verletzt, wenn das Menschsein grundsätzlich abgesprochen wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Schwelle. Und jetzt kommt noch ein Problem dazu, und jetzt bin ich bei der Reform des Verhetzungsparagrafen. Für jede Straftat braucht es einen, also es gibt Fahrlässigkeitsdelikte, aber für so einen Tatbestand braucht es einen Vorsatz. Und jetzt hat man hier einen erhöhten Vorsatz eingezogen. Es kommt nämlich jetzt auf die Absichtlichkeit an. Das heißt, es muss die Absicht bestehen, dass man bewusst die Menschenwürde verletzt und das nicht bloß in Kauf nimmt. Und das ist aber ein Problem, weil in Zukunft dadurch alle argumentieren werden, das war eine schiefgegangene Satire, ich habe nicht gewusst, dass das in der Form verboten ist, ich kenne mich historisch nicht aus, wir kennen ja diese Ausredenpalette von den Neonazis, ich bin da historisch nicht so informiert und durch diese Absichtlichkeit ist der Staatsanwaltschaft noch einmal schwieriger, beim Verhetzungsparagrafen dann diese Verletzung der Menschenwürde nachzuweisen. Daher glaube ich, dass diese Verschärfung, die uns als Verschärfung verkauft wurde, sagen wir es einmal so, in diesem Punkt in Wirklichkeit eine Entschärfung ist und wir in Wirklichkeit in nächster Zeit mit noch mehr Einstellungen rechnen müssen, wo wir nicht nachvollziehen können, dass eingestellt wird, aber die Staatsanwaltschaft muss eben dann zukünftig nachweisen, dass es ihm genau darauf angekommen ist, die Menschenwürde zu verletzen und diesen Vorsatz nachzuweisen, das ist für die Staatsanwaltschaft ganz, ganz schwierig, weil da muss man inneren Vorgang beweisen und der ist bei solchen Meinungsdelikten sehr, sehr schwer nachweisbar, weil er sagt was, aber ob es ihm jetzt genau darauf angekommen ist, ob das nachweisbar ist, ist relativ schwierig. Ich will euch nicht mit Zahlen zuschütten, aber ich möchte noch vielleicht ein paar Dinge sagen, wie wirksam eine Anzeige zum Thema Verhetzung ist. Wir haben uns im Rechtsextremismus die Zahlen umfassend angeschaut. 2012 hat es 185 Anzeigen gegeben und es hat dann 19 Anklagen gegeben, 13 Verurteilungen. Ja, die Zahlen sind angestiegen. 2015 hat es 495 Anzeigen gegeben, also eine Verdreifachung in etwa. Anklagen haben sich vervierfacht auf 82 und die Verurteilungen auch vervierfacht auf 48. Heißt, der kleinste Teil der Anzeigen nach Verhetzung kommt zur Anklage, der noch kleinere Teil wird verurteilt. Was wir aber schon feststellen können, muss sich sozusagen auch über die kleinen Erfolge freuen, dass die Verurteilungsquote insgesamt halt auf niedrigem Niveau gestiegen ist. 2012 waren das noch ungefähr 5% aller Verfahren, die mit einer Verurteilung geendet haben, jetzt sind es in etwa 10%. Und da glaube ich schon, das ist das Produkt einer erhöhten Sensibilisierung, dass die Staatsanwaltschaft praktisch zwar immer noch auf niedrigem Niveau, aber doch etwas mehr Fälle anklagt und dann die Gerichte auch verurteilen. Aber wir reden immer noch, wenn Sie sich jetzt die Zahlen anschaut, mit 495 Anzeigen und 48 Verurteilungen natürlich von einem Bruchteil. Also insofern, ja, Anzeigen dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine rote Linie überschritten wurde, dass das strafbar ist, damit diese rote Linie auch aufgezeigt wird, aber nicht anzeigen als politische Tat, wenn man nicht weiß, was man sonst tun soll, weil man muss auch immer den negativen Effekt sehen. Jede Einstellung ist eine Bestätigung der Handlung, die dahinter gesetzt wurde, wenn die Personen das dann als Legitimation sehen, dass sie völlig legal handeln. Ja? Und das ist natürlich in Wirklichkeit ein individueller Erfolg, wenn sie schwarz auf weiß kriegen, ich bin sozusagen rechtlich auf sicherem Terrain mit einem Hass unterwegs. Ja. Aber der Verhetzungsparagraf deckt nur einen kleinen Teil dessen ab, was wir und viele andere in dieser Gesellschaft als Hetze und Hass empfinden. Das muss man wissen. Vielleicht, wir haben im Vorgespräch darüber kurz geredet und du hast ein gutes Beispiel dafür, wo der Verhetzungsparagraf eben genau nicht greift. Ja, eben vor 4 Wochen St. Pölten genau unter dem Aspekt dieser angeblichen Verschärfung zu sehen. Eine Frau aus Niederösterreich, St. Egid, postet unter einer Meldung über einen Brandanschlag in Deutschland, super und toll gemacht und warum fackelt denn niemand, oder bitte fackeln Sie doch, also richtiger Aufruf, die Unterkunft im Ort abzufackeln. Der Richter spricht sie nicht nur frei, genau aus dem Grund, sondern attestiert ihr sogar eben Ängste. Also quasi, das ist schon krass. Und er sagt, du kennst das Zitat, die Ängste der Bevölkerung werden viel zu wenig ernst genommen. Ist aus der Begründung des Richters ein Kommentar zu so einem Posting. Also da ist dann schon noch mehr jetzt wieder Verhetzungsparagraf, da scheint mir das, was du vorher gemeint hast, greift die Justiz in Gatsch auch. Aber ich glaube schon, und im Verfahren ist genau darum gegangen, dass sozusagen die subjektive Tatseite dieser fünffachen Mutter, die Angst hat um ihre Kinder, so geht sie vor Gericht und das machen die immer. Entweder sind sie so erregt, weil gerade wieder irgendwo was sozusagen passiert ist, was sie aufregt, ja, dann berufen sie sich auf das, oder sie haben so viel Angst um ihre Kinder oder Frauen, dann berufen sie auf das, aber nie wollen sie die Menschenwürde verletzen. Also genau. Aber da glaube ich wirklich, das ist eher ein Beispiel dafür, dass in den Gatsch gegriffen wurde, weil das ist schon sehr, also ich kenne den Fall jetzt nicht im Detail, aber Aufrufen zu Gewalt und Hass. Ich glaube, was hier ein Problem ist für die Staatsanwaltschaft, dass ja durch Facebook und die derzeitige politische Situation der Hass und die Hetze und der Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dann plötzlich Personen vor dem Richter sitzen, die jetzt keine Skinhead sind oder irgendwelche dumpfen Schläger, wo man sagt, ah, das ist ein klassischer Verhetzer, ne? Der passt in mein Stereotypenbild hinein, sondern da sitzt dem plötzlich die fünffache Mutter, wo man sagt, ja, die kann aber eigentlich keine Hetzerin sein, weil sie eine brave Frau ist, wahrscheinlich fleißig und hat 5 Kinder. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Problem der Justiz. Ja, so sind die Stereotypen der Justiz, das muss man auch sehen, da sitzen ja nicht nur reflektierte Leute. Ja? Das führt dann genau dazu, dass dann plötzlich das Gesetz war in dem Punkt eigentlich... Und erinnern wir uns an die, ich glaube, es war die Anfragebeantwortung aus dem Justizministerium zu dem Skandal der Niederschlagung der Anzeige von der Strache-Karikatur, wo explizit drinsteht, Antisemitismus ist kein Tatbestandsmerkmal der Verhetzung. Ja. Also nur die antisemitische Hetze ist strafbar. Aber in der Politik und in der Öffentlichkeit wird immer geglaubt, Antisemitismus ist in Österreich strafbar. Das stimmt nicht, das muss man immer wieder betonen. Ja. Nur die Hetze. Und wie gesagt, da auch jetzt in Zukunft muss dann eben diese hetzerische Absicht auch noch nachgewiesen werden. Also ich würde eher davon ausgehen, dass man in Zukunft noch mehr Antisemitismus sozusagen uns entgegenschwappt auf allen Kanälen. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Du hast gefragt, gibt es eine Handhabe gegen so Aufmärsche wie Altruz? Zum Beispiel. Und die Anfrage, die Simone zitiert hat, die letzte zumindest, habe ich gestellt. Und da war das so eine Frage, warum ist das nicht verboten worden? Und da wurde argumentiert, dass dort keine strafrechtlich relevanten Handlungen zu erwarten sind. Also es wird dort keine Schlägereien geben, was auch immer. Und dann ist natürlich unser Versammlungsrecht relativ streng, was auch die positiven Seiten hat, weil ja sozusagen auch wir demonstrieren wollen und uns nicht freuen, wenn präventiv alles untersagt wird und sagt, wenn es keinen Untersagungsgrund gibt, dann sind diese Versammlungen erlaubt. Mich hat nämlich auch interessiert, weil die natürlich die Nähe von jüdischen Einrichtungen gesucht hat, ob das nicht zu verhindern war, und auch da haben sie argumentiert, die Route sozusagen kann auch nur beeinflusst werden im Zusammenhang, dass dort eben Straftaten zu erwarten sind, ja. Oder halt die Sicherheitslage gefährdet ist und all das sei nicht gegeben. Das sage ich, die Polizeipraxis ist halt, das wissen wir dann auch anders, bei der roten Festlegung hat sie in der Regel viel Mitspracherecht. Die Untersagung ist wahrscheinlich nach der derzeitigen Gesetzeslage, ist meine Einschätzung, gar nicht so einfach. Ja, fürchte ich. Auch wenn es politisch wünschenswert wäre. Weil sozusagen, jetzt frage ich als Laie den Juristen, weil Verhetzung der Straftatbestand zu gering ist? Oder? Ja, und du brauchst eine ganz konkrete Gefährdung, also eine ganz konkrete Prognose. Das heißt, du darfst nicht bloß... Achso, du brauchst nochmal ein Urteil oder irgendwie in der Vergangenheit. Ja, Urteil nicht, aber du bräuchtest so ganz konkrete Anhaltspunkte, dass dort irgendwer aufruft oder irgendwer vorhat, strafbare Handlungen zu begehen. Und da ist natürlich auch von der Rechtsprechung die Anforderung sehr hoch und ich sage, bis zu einem gewissen Grad, versteht es mich nicht falsch, auch Gott sei Dank, weil sonst wäre wahrscheinlich die ein oder andere Antifa-Demo schnell verboten, wenn man das runternivelliert, weil dann würde man sie schnell zusammenkonstruieren und sie versuchen sie auch immer und sagen, da kommen irgendwelche deutsche Autonome, die das... Ja, ist ja schon passiert. Genau. Und je weiter man also, das runternivelliert... Das verboten war. Genau. Aber das, was uns sozusagen manchmal bei Antifa-Demonstrationen schützt, kommt in dem Fall halt auch leider die Salkutz-Demonstration zugute, dass eben nicht vorschnell sowas untersagt werden. Handmigens und Fahnen haben Sie keine gesehen, Sie haben nur österreichische Fahnen gesehen, laut Anfrage und palästinensische Fahnen, aber keine Fahnen von Hisbollah und dergleichen. Behaupten Sie, und noch zur Ergänzung, Sie beobachten auch keine Gruppen und Personen, die zum Veranstalterkreis gehören, was ich einigermaßen überraschend finde, weil diese Gruppen doch einer eindeutig politisch-islamistischen Szene der Schiiten zuzuordnen ist, die ich nicht ohne fände jetzt. Also die werden aber nicht beobachtet offensichtlich. Ja, aber das ist auch der Unterschied zum Beispiel dann zwischen Österreich und Deutschland, wo eben diese schiitischen Gruppen, vor allem eben auch die Hisbollah, unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Das ist in Österreich bis dato eben so nicht der Fall. Ja. Was natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass die Hisbollah, und darüber wollte ich auch noch ein bisschen was erzählen, dass die Hisbollah nach wie vor nicht als in ihrer Gesamtheit auf der europäischen Terrorliste angeführt wird, was auch eigentlich etwas seltsam scheint, ja, nachdem das eine Organisation ist, die seit Anfang der 80er Jahre weltweit an Terroranschlägen beteiligt ist. Ich möchte vielleicht jetzt, ich weiß nicht, was du jetzt geplant hast, aber vielleicht erzähle ich ein bisschen etwas zu Hisbollah. Das ist eben eine weltweit aktive, über die leider Gottes gerade jetzt viel zu wenig gesprochen wird. Man hört hier immer wieder, es ist immer wieder die Sprache vom Islamischen Staat und dessen terroristischen Organisationen. Aber es gibt eben mit der Hisbollah eine weltweit aktive islamistische Terrororganisation, die eben seit den 80er Jahren aktiv ist und maßgeblich vom iranischen Regime aufgebaut und bis heute von ihm finanziert und bewaffnet wird. Die Hisbollah vertritt eine offen antisemitische, auf die Vernichtung Israels abzielende Ideologie und propagiert die gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Islamismus, wie etwa die systematische Diskriminierung von Frauen, die Verfolgung von Homosexuellen, Gewalt gegen Andersdenkende und schlussendlich die Errichtung eines schiitischen Gottesstaates, wie es versucht wird, im Libanon durchzusetzen. Derzeit kämpft die Hisbollah auch ganz massiv an der Seite des Assad-Regimes in Syrien, wo zwischen 6.000 und 8.000 Hisbollah-Kämpfer stationiert sein sollen und an der Mordung von Hunderttausenden Syrern beteiligt sind. Wir werden darüber auch nächste Woche etwas hören. Das militärische Arsenal der Hisbollah wird heute auf 150.000 Raketen geschätzt, die seit dem Libanon-Krieg 2006 trotz anderslautender UN-Sicherheitsresolutionen angeschafft wurden und bis weit nach Israel reichen können. Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, drohte auch immer wieder damit, in den Norden Israels einzumarschieren, beziehungsweise zivile israelische Chemieanlagen anzugreifen und damit zum Mord an Tausenden, wenn nicht Zehntausenden. Wie ich schon vorher angeführt habe, die Hisbollah ist für zahlreiche Anschläge auf der ganzen Welt verantwortlich, von der Mordung von US-Amerikanern und Franzosen im Libanon in den 80er Jahren, über den Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires 1994, bei dem 85 Menschen ermordet wurden, oder auch das Attentat auf iranische Oppositionelle 1997 in Berlin. Die Hisbollah soll auch hinter dem Bombenanschlag auf israelische Touristen im bulgarischen Burgas im Juli 2012 stehen und wird auch für Anschlagsversuche in Zypern, Aserbaidschan, Indien und Thailand verantwortlich gemacht. Wir wissen heute, dass Hisbollah-Kader in allen wichtigen europäischen Staaten vertreten sind. Laut dem deutschen Verfassungsschutz, ich habe schon gesagt, im österreichischen werden sie nicht angeführt, laut dem deutschen Verfassungsschutz halten sich alleine in Deutschland knapp 1.000 Hisbollah-Mitglieder auf, die natürlich dann auch jederzeit mobilisiert werden können, so das iranische Regime die Notwendigkeit sieht. In den USA, um auch sozusagen auf den juristischen Aspekt einzugehen, in den USA wird die Organisation seit 1997 als terroristische Organisation eingestuft und es gibt ungefähr jedes Jahr, alle zwei Jahre gibt es da sozusagen dann noch Updates, wo dann verschiedene Unterorganisationen der Hisbollah dann auch auf entsprechende Listen gesetzt und sanktioniert werden. Auch Israel, Kanada und die Niederlande interessanterweise betrachten die Hisbollah als Terrororganisation. Und seit März diesen Jahres steht die Hisbollah auch auf der Terrorliste der Arabischen Liga und des Gulf Cooperation Councils, also GCC, dem unter anderem angehören der Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also die alle sehen in der Hisbollah auch das, was sie tatsächlich sind. Die Europäische Union stuft seit 2013 allerdings nur den militärischen Flügel der Hisbollah als terroristische Organisation ein, wobei diese vermeintliche Trennung in einem bewaffneten und einem politisch-sozialen Flügel nicht nur wenig zielführend ist, sondern auch sehr wenig am gesetzlichen Rahmen hinsichtlich der Verfolgung der terroristischen Aktivitäten der Hisbollah ändert, insbesondere deren Rekrutierung und Finanzierung etwa eben über Spendengelder. Und auch die Hisbollah selbst verneint diese Aufspaltung, die im Prinzip eine Erfindung der Europäer ist. Im Oktober 2012 zum Beispiel hat noch der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, davon gesprochen, dass die Hisbollah keinen militärischen und politischen Flügel hat. Ich zitiere auf Englisch: "Every element of Hisbollah, from commanders to members, as well as our various capabilities, are in the service of the resistance." Also es geht sozusagen immer ums Ganze. Der Parlamentarismus. Der Parlamentarismus, wie er eben von der Hisbollah auch im Libanon praktiziert wird, wird von ihnen temporär als etwas Nützliches für die Festigung der eigenen Machtpositionen betrachtet, aber eben nicht als Alternative zum bewaffneten Kampf, weshalb sie dann zum Beispiel ihre Waffen auch trotz anderslautender Versprechen wiederholt bei innerlibanesischen Machtkämpfen eingesetzt hat. Also das ist sozusagen dann wirklich nur sozusagen ein Mittel zum Weg. Die entscheidende Rolle, die einem Verbot der Hisbollah in der Europäischen Union zukommen würde, wird unter anderem aber auch vom Generalsekretär der Organisation, den ich vorhin schon erwähnt habe, nach Hassan Nasrallah gesehen, der zum Beispiel 2012 gesagt hat, dass es die Finanzierung austrocknen würde und vieles an Unterstützung sozusagen eingestellt werden müsste, wenn es zu einem vollkommenen Verbot kommen würde. Ein Komplettverbot der Hisbollah würde es eben ermöglichen, ihr Vermögen in Europa einzufrieren, sie auch am Sammeln von Spendengeldern zu hindern, das öffentliche Werben für die Organisation, so wie eben zuletzt, auch wenn es die Polizei nicht gesehen hat, aber so wie zuletzt eben bei den Al-Quds-Märschen in Wien, bei denen auch mehrere Fahnen der Hisbollah mitgeführt wurden, zu unterbinden und die Verbreitung ihrer Propaganda zu verunmöglichen. Ich denke, Österreich und auch Europa sollten kein Rückzugsraum und kein Betätigungsfeld für islamistische Terrororganisationen sein. Und das sollte eben nicht nur für den Islamischen Staat gelten, sondern gleichermaßen, mindestens gleichermaßen für die Hisbollah, die natürlich jetzt in dem jetzigen Konflikt leider Gottes auch aufgrund sozusagen des Appeasements der Europäer profitieren. Und ich habe das auch, um das noch einmal zu erwähnen, also ich weiß nicht, ob ihr da auch etwas tun könntet, aber ich denke doch, dass es notwendig wäre, auch dann noch einmal das österreichische Innenministerium darauf hinzuweisen und dazu aufzufordern, auch über die Aktivitäten der Hisbollah in Österreich entsprechend zu informieren und das Ganze zu dokumentieren. Vielleicht etwas. Weiß man da irgendwas darüber, eigentlich zahlenmäßig, wie stark die sind? Es gibt Einschätzungen, die von ein paar Dutzend bis zu Hunderten lauten, man weiß es nicht. Das ist eben genau der Punkt. Also wie gesagt, die Frage ist eben, das ist sozusagen Sache der Aufklärung der Polizei, das genauer festzustellen. Was man weiß, ist, dass zum Beispiel die Hisbollah, was bekannt ist, dass die Hisbollah gerade sozusagen jetzt auch zum einen im Drogenhandel, auch in Österreich aktiv ist auf der einen Seite und sozusagen und in die Geldwäsche, vor allem eben auch in, was ich gehört habe, wie heißt das, Secondhand-Autos, Handel, ja genau, involviert ist. Also es gibt sozusagen, die Hisbollah versucht natürlich auch sozusagen über halblegale Geschäfte zu finanzieren und dazu zählen dann eben auch solche Dinge. Etwas Positives vielleicht, es gibt von Seiten des amerikanischen Kongresses neuerliche Bemühungen, den Kampf gegen die Hisbollah zu verstärken. Und zwar soll es in zwei Tagen über eine überparteiliche Resolution im amerikanischen Senat beraten werden, die die Europäische Union dazu auffordert, die Hisbollah in ihrer Gesamtheit auf die Terrorliste zu setzen und den Druck auf die Organisation und ihre Mitglieder so weit wie möglich zu erhöhen. Das ist sozusagen, das ist leider wieder notwendig, dass es ein bisschen Druck auch geben muss von Seiten des amerikanischen Kongresses, damit die Europäer vielleicht doch einmal sich doch mal bewegen und versuchen, das Richtige zu tun. Okay, genau, wollten wir zuerst noch aufgreifen, wie jetzt die Rolle der Linken in der Ganzen ist oder wo sie halt einfach völkerisch agiert, beziehungsweise wo sie mehr machen könnte. Da vielleicht ganz kurz, auf der ÖH ist es momentan so, dass wir ja gerade zum vermeintlichen Rani-Besuch eine Pressesendung geschafft haben, beziehungsweise auch zu BDS klar Stellung bezogen haben. Jetzt haben wir uns zum Beispiel auch, gerade jetzt haben wir uns bei Orlando mit schwerer getan, eben zu Islamismus und Homofeindlichkeit eine gemeinsame Stellungnahme zu formulieren, vielleicht so ein bisschen aus der Innenperspektive der ÖH. Auch ganz spannend ist, dass auf der Uni Wien Gremienebene ist es gerade so, dass wir erfahren haben, dass die Uni Wien ein Abkommen mit Teheran, mit der Uni Teheran abgeschlossen hat, über das wir auch noch sehr wenig wissen, wo der Rektor auch nichts rauslässt. Und wir vermuten, dass es eben auch im Zusammenhang mit dem Studium, also mit dem islamisch-theologischen Studium, vielleicht, dass es da eine Verknüpfung gibt, beziehungsweise dass da ein Ausschluss von Studierenden passieren soll. Aber wie genau das ausschaut und warum das passiert ist, wissen wir nicht genau. Da ist halt auch die Frage dahinter, war da irgendein Wirtschaftsdeal davor, wer redet da mit wem, das ist auch ein bisschen unklar und werden wir auch als Studierendenvertretung unklar gelassen. Genau. Wir haben jetzt erst diskutiert über Islam und Islamismus bzw. über Homofeindlichkeit. Wollt ihr noch etwas kurz zur Rolle in der Linken sagen vielleicht? Ich weiß nicht, Albert, magst du vielleicht anfangen? Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ich glaube, das wissen wir alle da, dass die Linke in diesen Fragen nicht nur gespalten ist. Ich glaube, das wollen wir nicht vertiefen. Aber wieso tun sich die Leute so schwer, aber Islamismus zu... Ja, genau, das Spannende finde ich immer Hauptströmungen, also sozusagen, dass wir quasi sektierische Ränder haben, die antisemitischen oder vielleicht sogar mehr sektierische Ränder, muss man wahrscheinlich sagen, aber wenn wir jetzt sozusagen, ich finde, die Linke tut sich in ihrer Hauptströmung schon schwer und da ist mein Eindruck, dass sich die Linke schwer tut, weil sie versucht, sich von der Rechten abzugrenzen, und da einfach schlicht in der Angst agiert, dass sie mit einem Aufgreifen des Themas der Rechte in die Hände spielt. Das ist mein Eindruck. Und daher dieses Thema Islamismus nicht aufgreift, weil das ein Minenfeld sein könnte und man dann in Fahrwasser kommt, wo man sich nicht wiederfinden will. Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die Tabuisierung dieses Themas zum Problem wird, dass die Linke Glaubwürdigkeitsprobleme dadurch bekommt. Ich finde, das ist ein klassisches Glaubwürdigkeitsproblem, das der Bürgermeister hat, wenn er nach Teheran fährt, wie du richtig sagst. Es ist mir unvorstellbar, mit einem Land, nämlich Kooperationen zu vertiefen, hinzufahren, Kritik zu üben, wäre ja was anderes. Das passiert ja nicht. Oder wenn jemand kommt, Kritik zu üben, aber Kooperationen zu vertiefen in einem Land, das eigentlich sehr, sehr weit weg ist von Menschenrechtsstandards, wie es eigentlich die Sozialdemokratie definieren sollte. Genau, aber ich glaube, dass sozusagen die Hauptströmung der Linken sich schwer tut, weil sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Islam von der Rechten stark besetzt ist, man dann in einem Reflex sich sozusagen schützend vor den Islam, den es ja gar nicht so gibt, stellt und damit aber nicht mehr reflektiert und kritisch mit Strömungen des Islamismus oder auch konservativen und reaktionären Strömungen im Islam umgeht. Ich finde, da muss man ja sozusagen aufdröseln. Der Islamismus ist eine politisch totalitäre Ideologie, die sich sozusagen aus dem Islam heraus entwickelt. Und dann gibt es aber im Islam natürlich auch noch konservative und reaktionäre Strömungen. Die könnte man vielleicht als islamistisch definieren, aber das sind einfach konservative Ansichten. Und ich sage immer, mein Maßstab, ich kritisiere das im Islam, was ich im Katholizismus oder bei den Evangelischen kritisiere. Und wenn es dort Antisemitismus gibt, wenn es dort Frauenfeindlichkeit gibt, wenn es dort Homophobie gibt, dann schweige ich nicht. Und ich sehe ehrlich nicht ein, warum ich beim Islam schweigen soll. Das ist für mich eine elementare Glaubwürdigkeitsfrage. Klar ist auch, der Maßstab muss immer der gleiche sein. Es kann nicht sein, dass ich mit zweierlei Maß messe, oder das sozusagen, und das ist ja der wesentliche Unterschied zur Rechten, dass ich irgendwas ableite aus der Minderwertigkeit von Ethnien, religiösen Vorstellungen etc. Ja? Also entweder ist jede Religion akzeptiert oder jede Religion minderwertig, das soll jetzt jeder für sich definieren. Aber das ist ja das, was sozusagen die Rechte für sich unterscheidet und wo wir genau sein müssen und wo wir uns unterscheiden. Ja? Die Maßstäbe sind immer die gleichen und es werden bei uns nicht Stereotypen bedient und wir sehen trotzdem auch den Mensch dahinter. Ja? Die Rechte leitet ja daraus die Legitimation zur Abwertung von Menschengruppen ab. Das alles tut ja die Linke nicht, sondern die Linke sollte sich mit den Inhalten kritisch auseinandersetzen und die Emanzipation zum Ziel haben. Und wer das aufgibt aus Angst, aus falscher Positionierung, der verliert politisch. Ja? Und ich, wenn das die Linke politisch an der Reihe verloren hat, das wissen wir ja leider. Aber es ist auch ein Grund, das ist auch ein Grund, wenn man in solchen Fragen einfach nicht mehr Position bezieht. Ja? Und dann wundert man sich halt, dann kommen die Absurditäten raus. Ja? Okay, die FPÖ demonstriert in Simmering gegen eine Atib-Moschee. So, ja. Natürlich ist das dort mit ganz klaren rechtsextremer Motivationslagen besetzt. Aber dass ich dann auf der Seite der Atib-Moschee stehe, scheint mir jetzt auch ein bisschen sonderbar als Linke. Ja? Sondern ich demonstriere dann wahrscheinlich, also grundsätzlich sollte trotzdem jeder seine Moschee haben dürfen, aber ich demonstriere gegen die reaktionäre Auslegung der ATIP und ich demonstriere gegen die FPÖ, das wäre meine Auflösung, aber ich weiß nicht, wie sie sich auflösen wird jetzt. Die Simone zuerst noch aufgezeigt. Ja, nein, also erstens mal gebe ich dir völlig recht und das ist auch schön, das zu hören. Wobei ich sagen würde, ich demonstriere eigentlich, ich würde schon gegen eine ATIP-Moschee demonstrieren, also das sehe ich auch keinen, ich sehe da keinen Widerspruch. Also ich denke nicht, dass jeder seine Moschee haben darf, ja. Ja, genauso, wie wenig, genauso wie jede Organisation auch nicht irgendwie ihr Nazi-Vereinslokal betreiben soll. Also das ist sozusagen, um den Vergleich weiter zu spinnen. Ja? Also ich glaube schon, dass man da auch sozusagen da unterscheiden muss. Ich muss präzise sagen, man darf nicht grundsätzlich gegen Moscheen sein. Es gibt ein Recht, dass jemand seine Kirchenhäuser hat, auch nicht für uns viele hier Raum. Das ist aber wieder eine andere Frage. Ja, ich habe es unpräzise formuliert, das war gemeint damit. Okay. Das heißt aber nicht, dass jede totalitäre Auslegung ein Recht hat, alles und überall zu predigen. Was ich noch anführen, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, dass die Linke sozusagen Angst hat, im Prinzip ins Fahrwasser der Rechten zu geraten, aber ich glaube, es geht schon noch um mehr. Ich glaube zum einen, oder ich glaube ganz massiv hängt es auch damit zusammen, dass die Linke sich im Prinzip über Jahrzehnte geweigert hat, sich eigentlich auch mit dem Antisemitismus auseinanderzusetzen, was ja gerade bei der Beschäftigung mit dem Islamismus oder auch mit dem Islam als solchen ganz zentral wäre. Und das halte ich für einen der sozusagen wirklich ganz zentralen Punkte, um den sich die Linke zum einen herumgewunden hat. Auf der anderen Seite hat sie den Antisemitismus ja auch selbst perpetuiert. Ja? Also dann sozusagen in der Form des Antizionismus, in der Form des Hass und des Ressentiments auf Israel. Und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und deswegen würde ich auch behaupten, dass sozusagen die Auseinandersetzung auch mit dem Islamismus ganz stark auch, wie du das auch gesagt hast, da muss es in erster Linie auch um die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus gehen, und zwar nicht nur mit dem klassischen Antisemitismus, sondern auch mit dem sogenannten neuen Antisemitismus. Da muss es darum gehen, sich sozusagen im Prinzip auch, da muss es sowas wie eine Selbstreflexion geben, wo man sich sozusagen auch mit den eigenen, wie soll ich sagen, Fehlleistungen auseinandersetzt. Das ist ja auch etwas, das in den letzten, seit den 90er Jahren im Prinzip in Teilen der Linken in Österreich passiert ist oder auch in Deutschland, ja, was eben zum Glück dazu geführt hat, dass wir halt heute auch hier sitzen und dass es sozusagen in der Linken auch andere Strömungen gibt, ja, als die sozusagen, die ich nach wie vor leider als Mainstream bezeichnen würde. Aber ich glaube, das ist notwendig und ich glaube, solange es diese Bereitschaft zur Selbstreflexion nicht gibt, sehe ich Hopfen und Malz verloren mit dieser Linken. Und ich glaube, dass sich da auch, ich glaube, dass sich da halt auch sehr wenig ändern wird in dem Zusammenhang, weil, ja, also, wie gesagt, und für mich ist deswegen habe ich das auch erwähnt, ja, das Beispiel mit der Regenbogenparade oder auch das, was du jetzt, Diskussionen auf der H in Bezug auf den Anschlag in Orlando, also das ist ja wirklich auch zum Haare rausreißen, ja. Dass man es nicht schafft, sozusagen im Prinzip, also das, was der Täter ja selber, also der ja selber auf den Islamischen Staat zweimal hingewiesen hat, ja, und wo es ja auch mittlerweile auch die entsprechenden Hintergrundinformationen gibt, das will man halt auch einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Und das ist etwas, das immer wieder passiert, also es ist immer wieder, und sozusagen, man nimmt ja sozusagen dann auch die Täter wie soll ich sagen, nicht für ganz, ja, die immer wieder darauf hinweisen, ja, und zwar, ob das jetzt in Israel, ob das jetzt Anschläge sind, die in Israel verübt werden oder sonst wo, ja, sondern das wird immer verschwiegen. Also ich kann mich erinnern, wie dann auf einmal die Sprache war von den sogenannten moderaten Taliban, ja. Also das ist irgendwie, das ist eben, das ist alles, das ist für mich, ist das alles ein und dasselbe Denkmuster, in das man da verfällt, ja, und im Prinzip, glaube ich, geht es halt auch ganz stark um Verharmlosung und es geht, ich glaube, es gibt auch eine gewisse Angst, ja, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil man dann vielleicht zu ganz anderen Schlüssen kommen müsste, ja, die dann auch, wie soll ich sagen, die dann auch gewisse Konsequenzen notwendig machen würden. Und ich glaube, davor drückt man sich, ja, und gerade die Linke drückt sich und dann ist es halt besser, sozusagen Appeasement zu betreiben und zu hoffen, na gut, wenn wir sozusagen lieb und nett zu denen sind, dann wird uns schon nichts passieren, ja. Man hat ja in den letzten, im Prinzip, also seit 1,5 Jahren sieht man die Erfolge dieser Politik, ja, die sich dann eben in Anschlägen in Paris und Brüssel gezeigt haben. Und ich fürchte, dass das auch nicht die letzten bleiben werden, sondern das wird sich, glaube ich, wenn die Politik sich in der Hinsicht nicht ändert, wird sich das in den nächsten Jahren leider Gottes noch verstärken. Deine Frage? Ich wollte sagen, das passiert nicht nur seitens der Linken und nicht schon, also nicht erst jetzt, sondern schon länger. Es passiert aber auch seitens der europäischen Regierungen. Zum Beispiel 2013, glaube ich, war das, wo zwei Konvertiten, also Jugendliche, auf offener Straße gegen einen britischen Soldaten, die Rigby, also geköpft haben, das war noch vor dem IS, haben sie Parteien von denen vorgelegt. Als der Richter meinte, das hat nichts mit dem Islam zu tun, weil das ist eine Religion des Friedens, hat er gesagt, doch, ich habe das gemacht, weil das was nicht gut ist. Was ist denn Islam? Nun sind wir auch schon bei der Frage, ob man das trennen kann. Ich würde sagen, man kann es nicht trennen, weil der Islam gegenwärtig, also man muss einmal erfassen, was der Islam gegenwärtig bedeutet. Und er hat ja, also es, ich würde sagen, er ist nicht verinnerlichter Glaube. Er kann nicht individuell ausgelegt werden, wenn er das tun würde. Das gibt es natürlich auch. Das hat keine Massenbasis. Was gerade gegenwärtig passiert, ist das, was eigentlich Azad Asmer, ein Islamwissenschaftler, 1993, also er hat ein Buch geschrieben über die Islamisierung des Islam. Und er ist sogar für diese Trennung eigentlich. Aber er hat gesagt, dass der Islam dazu führt, dass es eine nominalistische Setzung ist. Also, dass man in dem Moment, wo man sagt, das ist der Islam, wo man sich eigentlich auf den Begriff bezieht, dass das dann auch der Islam ist. Natürlich ist es dann auch abhängig davon, wie die Herrschaft, also wie die Kräfteverhältnisse sind. Momentan sehen wir, dass die Kräfteverhältnisse, also jetzt zum Beispiel der sogenannte Islamische Staat, dass es funktioniert. Und das ist der Islam. Andererseits natürlich, wenn wir von Österreich vor allem sprechen, ich tue mir schwer, mich darauf zu beziehen, zu sagen, wie besonders Gesetze erlassen, wo sie dieses Trennen nicht vollziehen. Also, weil es natürlich noch ein, wie ich sage, postpazifischer Staat ist. Also, schwierig, wie man das dann juristisch erfassen kann, wenn man es nicht von der Gesellschaft, also gesellschaftspolitisch irgendwie erfassen kann. Wir sind eh schon langsam offensichtlich beim Publikumsfragen. Also, falls wer Fragen hat, da war noch ein. Ja, gerne. Ja, also der Islamismus hat nichts mit dem Islam zu tun, so wie der Alkoholismus nichts mit dem Alkohol zu tun hat. Das ist ein gutes Beispiel. Wie gesagt, bitte? Das ist ein gutes Beispiel. Ja, Thema der Linke und der Islam, die Weiber Steinhaus, ich glaube, was du da sagst, stimmt so nicht, dass die Linke gespalten ist. Das halte ich für eine ziemliche Beschönigung. Und diese Mutmaßung, warum die linke Abstimmung sich schwer tut mit der Benennung des Islamismus, das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der linke Mainstream halt nur heutzutage nur teilweise auf Aufklärung und Reflexion beruht und halt auch zentrale antimoderne Ressentiments mit sich herumschleppt. Für unsere Verhältnis der Linken und des Islamismus könnte man natürlich noch viel sagen. Ich beschränke mich aber auf die Tatsache, dass ein Mann, der als Moderator für einen Fernsehsender des iranischen Regimes gearbeitet hat, davor steht, am Sonntag einen großen Wahlerfolg in Spanien zu feiern, der allgemein als linker Wahlerfolg rezipiert werden wird. Dann wollte ich sagen, ich habe mich das heute schon von früher gelernt, dass es mit der Begrifflichkeit nicht einfach ist, dass der Islamismus natürlich nicht dasselbe ist wie Rechtsextremismus. Und vielleicht liegt das auch an dem Begriff des Islamismus, der vielleicht nicht so klar ist und der es in der englischen Sprache ja auch nicht gibt. Und wenn ich stattdessen den Begriff des islamischen Faschismus verwenden würde, den ja einige dort verwenden, dann würde man die Gemeinsamkeit vielleicht besser herausarbeiten können, aber das weiß ich nicht, vielleicht kann jemand von euch etwas dazu sagen. Und dann möchte ich noch auf die eigentlichen Kern der heutigen Diskussion zurückkommen, auf das iranische Regime. Das ist ja nicht der Islamismus schlechthin, sondern das ist eben noch eine sehr spezifische Form. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass es seit 1945 kein anderes Regime gegeben hat, das dem nationalsozialistischen System eher ähnlich ist. Beginnend mit den Revolutionary Guards, die ein Staat im Staat sind, wie seinerzeit die SS es war. Und die iranische Revolution mit dem Führer Khomeini hat auch das Arsenal des Islamismus und die Theorie und Praxis der Selbstmordattentäter angereichert. Die vom Iran gegründete Hamas hat den Kampf um geliebtes Leben bedient den Tod. Manche historische Bilder können sich daran erinnern, dass die spanischen Faschisten mit dem Ausruf es lebe der Tod in den Krieg gezogen sind. Und das ist jetzt eine Frage. Dieser Kult des Todes, der hier betrieben wird, erinnert das nicht auch an die Masseninszenierung und Aufmärsche der Nationalsozialismus, die das auch mehr oder weniger subtil mit sich getragen haben? Ich glaube, das erste ging eher an den Albert. Magst du etwas darauf antworten? Das Islamismus. Genau, das war das erste eigentlich. Und die Linke in Wahrheit. Ich finde das Alkohol- und Alkoholiker-Beispiel gut. Jeder Alkoholiker trinkt Alkohol, aber nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist Alkoholiker. Und das finde ich ist die spannende Frage. Ist jeder, der sozusagen islamischen Glaubens ist, Islamist? Und da wäre ich für die Differenzierung, wenn wir nichts gewinnen, wenn wir sozusagen Leute, die eine religiöse Anschauung haben, die wir religionskritisch sehen, wie wir auch andere Religionen kritisch sehen, quasi politisch mit verhaften. Und da. Genau, da möchte ich mich differenzieren. Das heißt nicht, dass ich nicht in eine lebendige Diskussion über die Inhalte eines konservativen Islams oder auch eines liberalen Islams eintrete, aber ich möchte es nicht gleichsetzen mit dem Islamismus, wiewohl, und da gebe ich dir absolut recht, und wir haben ja schon mal diskutiert darüber, es gibt keinen Islamismus ohne Islam, und natürlich bietet der Islam die Steilvorlage für den Islamismus. Ja. Aber ich würde trotzdem appellieren, auch in unserer Situation, zu differenzieren. Das theologische Ebene, die ist gegenwärtig relevant. Also auch viele Jugendliche, die sich eigentlich radikal, also oder ja, zumindest, ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht normal, ich kann es nicht nur als Glaube bezeichnen, aber die sich dessen. Es gibt Leute, die sagen, Glauben, ja, sage ich jetzt mal, die haben im Grunde keine Ahnung von der theologischen Ebene. Deshalb sage ich, es ist gegenwärtig, man muss das politisch irgendwie erfassen können. Aber ich glaube, wenn man das rein als Glauben sieht, dann entpolitisiert man das. Und das ist gefährlich. Und das ist das, was die Linke eigentlich schon ziemlich lange macht. Und ich glaube nicht, dass die Linke gegenwärtig das, also deshalb so agiert, weil die Rechte jetzt plötzlich das Thema Muslime für sich irgendwie gefunden hat, sondern weil die Linke schon seit längerem keine, also eine positive Ungleichbehandlung eigentlich, was die Muslime angeht. Und wir sehen jetzt, dass diese Agenda kommt jetzt hier recht in Europa für sich gefunden, das ist weil die Linke eigentlich und auch bis zur Mitte hinein sich nie mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen wollte. Und das ist natürlich auch ein positiver Rassismus, der auch dazu geführt hat. Und ich kann noch mal kurz sagen, wegen dem muslimischer Migrationshintergrund, würde man sagen, das ist ein Migrationshintergrund. Also das ist, ja, drum immer unter Anführungszeichen. Das ist wirklich sehr fatal, wenn man damit eine Religion zu einer Rasse irgendwie macht. Das ist das, was eigentlich auch für mich schon ist. Also drum immer, ich habe es da nicht immer dazu gemacht, aber natürlich immer mit Anführungszeichen. Wo kann er noch aufgezeigt und dann David? Ja, ich habe eine Frage, ob du Monat hast, vom internationalen Holocaust-Karikaturen geredet. Ich höre mich ganz schlecht. Du hast vom internationalen Holocaust-Karikaturen geredet, also du hast ihn erwähnt. Und es international gab es Einsendungen von deutschsprachigen Österreichern. Es gab schon welche, okay. Und die zweite Frage ist von 2014, als jetzt Grabenkrieg war, Demonstrationen gesehen in Wien, also riesige Demonstrationen, wo auch der Erdbeer und Red Revolution, so das nicht, antiterroristische Gruppen mitmarschieren, ja. Die Fahrdörfer abgegeben haben. Wird man lieber in Einputz-Demonstrationen sehen? Bisher waren die nicht dort. Also wenn dann vielleicht einzelne Leute, aber nicht, also niemand Bekannter ist, der dort aufmarschiert sind, sondern die waren schon eher isoliert, würde ich sagen. Im Verhältnis zum Beispiel eben zu anti-israelischen, pro-palästinensischen Aufmärschen oder zu den Pro-BDS-Kundgebungen oder so, also wo das schon viel klarer ist. Ja. Aber das liegt ja zum Teil einfach auch darin, dass es da halt auch einfach gewisse Widersprüchlichkeiten gibt. Ne? Also dass man sozusagen zum einen sind das dann wieder Gruppierungen, die zum Beispiel dann eher der sunnitischen und der Muslimbrüderschaft nahestehen, die haben dann natürlich jetzt auch gerade ein bisschen ein Problem im iranischen Regime. Also das hat auch sehr stark mit der Situation selber im Nahen Osten zu tun, wo es einfach auch dieses ein Konkurrenzverhältnis im Prinzip gibt. Ja. Das spiegelt sich dann in solchen Konstellationen eben auch wieder, gerade wenn es um die Zusammenarbeit mit antiimperialistischen Linken geht. Also die AEK, wenn man sich die Sachen von der AEK zum Beispiel durchliest, da kommt das auch immer wieder zum Tragen, diese Widersprüche. Okay, David? Ich würde mich da gerne anschließen, was du vorhin gesagt hast, und Frage an die Stellen, wenn du aus deiner, du hast ja erzählt, aus deiner Erfahrung mit radikalisierten Jugendlichen in der Schule. Ich würde da gerne mit dem Schwenk zu Orlando machen, weil man ja in Orlando auch sehr gut gesehen hat, dass das, was du vorhin gerade gesagt hast, ziemlich unglaublich glauben, dass der Attentäter in Orlando, glaube ich, nachdem ich gelesen habe, auch keine besonders religiöse Bildung oder Ausbildung hatte, sondern ganz im Gegenteil, das teilweise nicht einmal wie sie sich beziehen soll. Einmal war es Al-Qaida, einmal war es Hezbollah, das ist der ganze Kram, weiß ich nicht. Was ich jedenfalls wusste ist, oder was gegen die Krüge ist, also was gegen Homosexuelle hat. Er hat einen Hass auf Homosexuelle, den scheinbar auch irgendwie doch auch aufgrund seiner eigenen sexuellen Orientierung irgendwie wieder hat. Und das würde ich doch die Frage stellen, ob es wirklich alleine um Religion in diesem Fall geht, oder finde ich mehr noch mehr Sachen, irgendwie so etwas wie Kultur. Denn de facto kann man doch in der muslimischen oder islamischen oder arabischen, wenn Sie es wollen, Welt sehen, dass Homosexuelle de facto keinen Raum haben. Existenzen für die Leute, die sagen, aber wie gesagt, das sind dann keine Studien, das sind Familienstrukturen, die unglaublich interessant sind. Ich glaube, da geht es um sehr viel mehr als nur um den Islam oder um die Religion, sondern sehr viel größer ist. Das würde man nicht sagen, dass nur wenn jemand, keine Ahnung, vom Islam hat, also den Koran gelesen hat, dass er deshalb nicht religiös sein ist. Oder zumindest nicht von dieser Art. Ja, sozusagen mein Hinweis bezog sich auf Religion oder Religiosität im theologischen Sinne. Ja. Und um das geht es eigentlich. Und das bringt mich aber dann zur Frage, ja, was hat sozusagen Dschihadismus oder ja, Islamismus als Vorform quasi, wenn man das unterscheiden will, wenn man sagen will, Islamismus plus Gewalt ist Dschihadismus im Parallele zu Rechtsextremismus plus Gewalt ist Neonazismus. Mir hilft es doch im Alltag auch, das so auseinanderzuhalten. Nämlich sozusagen diese theologische Unversiertheit bei gleichzeitig Präsenz der schon von dir genannten ja, Phobie, Hass, sozusagen Figuration, bringt die... Also die Jugendlichen, die es in dem konkreten Fall war, weiß ich nicht, aber ich kenne vergleichbare Fälle auch von Kollegen. Ja, und sozusagen mit diesem Hass und das nennen wir mit der Phobie, das nennen wir sozusagen das Primäre, macht sich die Person dann quasi auf die Suche. Ja? Wo wird quasi dieser Hass legitimiert und wo wäre ich sogar noch bestätigt? Ja, töte, du bist berechtigt, das zu tun. Ja, dein Hass wird sozusagen geheiligt. Und da hört es natürlich dann auch mit der Zufälligkeit wieder auf, bei aller Zufälligkeit, ja, gerade im sozusagen globalisierten Dorf des Internets. Ja. Aber es ist, und das muss man natürlich auch sagen, dem Dschihadismus und vor allen Dingen in seinem Vorfeld dem Neosalafismus gelungen, im Netz ja, so etwas wie eine Deutungshoheit zu haben. Das heißt, wenn gerade Junge, und da bin ich wieder sozusagen bei der theologischen Unversiertheit und ganz kurz nochmal eben zur Frage, was hat das mit Islam zu tun, wenn Jugendliche spezifische wichtige Begriffe googeln, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie zuerst auf eine dschihadistische oder zumindest auf eine neosalafistische Seite kommt. Und Google weigert sich bis heute, die zurückzusetzen. Ja? Da gibt es viele Leute, die es wieder versucht haben, auch Muslime, die da versuchen, auch dagegen zu halten im Internet, ja, die sozusagen die theologisch richtigeren Seiten nach oben bringen wollen, ja, wo ihm erklärt wird, nein, Dschihad ist nicht die sechste Säule des Islams. Ja. Dschihad kann keine individuelle Pflicht sein und, wo sozusagen innerislamisch gegen Dschihadismus diskutiert wird. Und also ich glaube tatsächlich, dass es eben sehr wohl was mit Islam zu tun hat, aber es ist ein spezifischer Islam. Es ist ein Islam für Dummies, es ist ein Instant-Islam. Ja? Aber, und es ist sozusagen dort in seiner elaborierten Version, gerade beim Islamischen Staat, und das muss man auch sagen, eine spezifische Lesart einer spezifischen islamischen Theologie. Ja? Also das auch. Ja? Und die ist sehr einfach, die ist sehr runtergebrochen, wird immer wieder, was den Ursprung betrifft, ja, ins 18. Jahrhundert nach Saudi-Arabien gelegt, Wahhabismus und so weiter, aber ist eine reale Strömung und eine tatsächlich reale theologische Strömung. Und das zu leugnen, also bei aller Zurückweisung von so Pauschalisierung von der Islam und die Muslime, aber das muss man doch sehen, dass es sehr wohl diese sozusagen innerislamische Theologie gibt und dass es aber auch, dass man das auch sagen muss, natürlich auch eine innerislamisch-theologische Auseinandersetzung gibt darüber. Naja, und was auch noch dazu kommt, und ich finde, das wurde bis jetzt auch gar nicht angeschnitten, ist ja auch, dass diejenigen sozusagen, die im Prinzip versuchen, dem Mainstream-Islam etwas entgegenzusetzen, also diejenigen Muslime, die versuchen, dem Mainstream-Islam etwas entgegenzusetzen, oder Muslime oder Ex-Muslime, oder wie man sie jetzt auch bezeichnen möchte, dass das diejenigen sind, die auch als erstes diese Form des Islams auch zum Opfer fallen. Gibt es sonst noch Fragen an das Podium? Ich wollte noch was zu den Wien sagen. Es gibt jetzt eine Kooperation oder die ja. Mit Gegenstand ja, mit der Uni Teheran selbst. Habt ihr schon mit den Türsteinerinnen vom ÖAP? Nein. Kann es sein, dass ihr das irgendwie nicht super, wenn die Freunde sich regelmäßig? Kann sein. Also es soll, also meine Informationen sind noch sehr dürftig darüber, es soll ein Austauschprogramm sein. Ich habe es erst auch vor kurzem erfahren und wir sind da auch dran, den Rektor nochmal zu fragen. Es wird auch in der Senatssitzung ein Thema sein. Aber wie gesagt, es schaut aus nach einem Austauschprogramm, wo man sich gegenseitig die Studis schickt etc. Genau. Aber es ist anscheinend erst im Frühjahr abgeschlossen worden. Genau. Es war über diesen Staatsbesuch im letzten Jahr in Fischern, so eine große Delegation, wo ja auch Politiker und so weiter mitgebracht wurden, da verschiedene Ansichtserklärungen unterzeichnet, unter anderem für den wissenschaftlichen Austausch. Ja. Und ich denke, da ist ein wichtiger, das ist wichtig auch hinzuweisen, dass zum Beispiel die Ideologie für Holocaust-Deutung ja auch in der Verschiedenen Linken stattfindet. Ja. Und das ist halt von der österreichischen Union schon die erste Edition, dass man mit diesen Institutionen dann zusammenarbeitet. Ja. Aber in Österreich findet das halt auf allen Ebenen statt. Politisch, ja, genau. Auf universitärer Ebene, ökonomisch. Also wenn schon, dann schon. Ich glaube eben, das ist so der Benefit davon, oder? Ich will ja. Wirtschaftsbeziehungen einfach haben, dann durch das halt andere auch dazu, weil ja. Das ist genau. Dazu. Also das ja, genau. Akademische bekommt ja nur Kriegsverbrechen. Ja klar. Das sind ja auch die größten Menschheitsverbrecher. Weil Ironie. Eben ist das.